Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo Nora. Hallo. Muss ich jetzt sagen, hallo Markus. Wieso? Achso, damit die Leute wissen, dass du Markus bist. Nein, dass wir ja mal zur Abwechslung mal wieder beide gemeinsam vor dem Mikrofon sind. Ja, genau. Hurra. Endlich genau. Mal wieder seit langer Zeit. Genau. Hallo Hörer, sollten wir auch noch sagen. Ja, hallo. Wir haben nämlich mal wieder ein Interview gemeinsam gemacht. Das ist ja schon länger nicht mehr vorgekommen. Genau. Und zwar neulich haben wir telefoniert mit dem Felix Glöckler. Das ist ein früherer Kommilitone von mir. Wir haben zusammen in Karlsruhe Elektrotechnik studiert. Was mir ihm aber nicht mehr anmerkt heutzutage. Dass er Elektrotechnik studiert hat? Ah, okay. Er ist nämlich Patentanwalt. Genau. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Mitinhaber oder sowas? Einer Partner einer Patentanwaltskanzlei in München. Wie die heißt, wird er selber gleich sagen. Wir haben es nämlich gerade vergessen. Aber genau. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ja. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, auch so an den Episoden, die ich so angekündigt habe, wir versuchen auch so ein klein bisschen Themen mit reinzunehmen, die technisch interessierte Leute ja vielleicht eher so peripher interessieren. Also da gehört eben Patentwesen zum Beispiel mit dazu. Daher kam so diese Motivation dafür. Ja, genau. Deine Episode zu Schäfern, die du demnächst aufnimmst, hat nichts mit Technikern zu tun, aber die Episoden sind ja trotzdem immer cool. Aber der Schäfer, mit dem ich spreche, ist ein früherer ITler. Okay, Aussteiger. Ja. Cool, wunderbar. Genau. Ja, genau. Und bevor es jetzt aber losgeht, möchten wir uns noch gerne bedanken und zwar als erstes bei Christian Amlinger. Wir haben nämlich neulich nach mehreren erfolglosen Versuchen ein Paket zu bekommen, habe ich ein Paket bei der Post abgeholt und wollte eigentlich danach noch irgendwie durch halb Stuttgart laufen. Aber das Paket war so groß, dass ich das erstmal irgendwie loswerden musste, weil da waren nämlich 6 Flaschen Wein drin, beziehungsweise 4 Flaschen Wein und 2 Flaschen Traubensaft vom, Moment. Weingut, Amlinger und Sohn. Ich glaube, Sohn ist der Christian, nehme ich mal an, von der Mosel. Nee, von der Mosel. Und wir haben jetzt gerade die erste Flasche Traubensaft geöffnet und getrunken oder sind gerade dabei, die zu trinken. Ja. Sehr, sehr lecker. Und wir haben uns total darüber gefreut, so ein persönliches Geschenk von einem Hörer zu bekommen. Also genau, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja in letzter Zeit öfter mal aufgerufen, bei Patreon Mitglied zu werden und so, um da diese Amerika-Aktion so ein bisschen mitzufinanzieren. Da nerve ich euch jetzt nicht wieder damit. Ich habe es natürlich gerade schon gemacht, aus Versehen nebenher. Aber so diese physikalischen Geschenke sind natürlich einfach auch cool. Genau, wir nehmen auch Naturalien. Wir nehmen auch Naturalien, genau, wollte ich auch sagen. Ja. Da, wo wir schon gerade davon reden, wollte ich mich auch nochmal beim Johannes bedanken. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich seinen Namen erwähnen darf, also nenne ich jetzt mal seinen Nachnamen nicht, der eins von meinen Büchern von der Amazon Wishlist mir geschickt hat. Und vom Lasse, auch da habe ich nicht nach der Erlaubnis gefragt, habe ich das Buch vom zur Konstruktion von der 747 bekommen. Auch da herzlichen Dank. Und eine andere Sache, die ich gerade von dem Hörer bekommen habe, ich habe ja erwähnt, dass ich im Oktober da in Palmdale, also in Kalifornien bin. Und da hat mir jetzt einer, der dort wohnt, eine Mail geschrieben, hat mehrere interessante Podcast-Episoden vorgeschlagen. Er kennt da eben Leute, arbeitet selber da in der Luftfahrtindustrie, hat mir angeboten, während ich dort bin, bei ihm im Gästezimmer zu wohnen. Das ist schon echt cool. Also da freut man sich richtig, wenn man so eine E-Mail bekommt. Also herzlichen Dank, weiter so. Ja, das ist einfach so dieses Persönliche, das ist eine große Freude für uns. Ja, ja. Ich weiß nicht, Markus, hast du eigentlich schon gesagt, dass du bei Patreon da dein Minimalziel erreicht hast? Nee, habe ich nicht. Tatsächlich habe ich in der letzten Episode noch von $76 gesprochen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es aufgenommen habe, war es tatsächlich auf dem Level. Inzwischen sind wir irgendwie bei $110 pro Episode. Das heißt, ihr könnt jetzt aufhören, da Mitglied zu werden, wenn ihr unbedingt wollt. Ihr dürft natürlich aber trotzdem weiter unterstützen. Es ist eben schon so, dass ich jetzt eben zum Beispiel überlege, die Reise nach Amerika noch ein paar Tage zu verlängern, um eben einige Leute abzugrasen, die Sam da vorgeschlagen hat, so heißt der Mensch. Und es kostet halt alles Geld. Es gibt auch Überlegungen, den Flug darüber im Cockpit zu verbringen. Da bin ich auch gerade am Verhandeln. Also das wird potenziell eine extrem spannende Reise. Und, genau, und wenn du da noch Geld übrig hast, dann nehme ich das, weil für meine Fahrt zu dem Wanderschäfer werde ich wahrscheinlich einen Mietwagen brauchen, weil mein eigenes Auto gerade nicht verfügbar ist. Genau. Ja. Also auch wenn der Patreon-Account auf mich geht, ist natürlich schon so, dass es im Endeffekt uns beiden zugute kommt. Wenn Nora freundlich fragt, dann kriegt sie da auch was. Genau, und die Kohle wird, wie nennt man das bei so Spenden, bei so Organisationen? Also wird 100% ihrem Zweck zugeführt. Ohne Verwaltungsoverhead. Genau. Ja, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Ja. Jetzt lassen wir mal den Felix reden, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und es fängt, wie fängt es an, das Gespräch? Wahrscheinlich so wie immer, oder? Oder vermutlich. Ja, ich glaube schon. Also den Rest erzählt jetzt Felix. Genau, viel Spaß. Ja, ich bin Felix Glöckler und Patentanwalt bei Peter Hans Schley. Das ist eine kleine bis mittlere Patentanwaltskanzlei. Und ausbildungsmäßig bin ich Elektroingenieur. Habe dann nach einiger Zeit an der Uni die Richtung vollständig gewechselt und mit den Patentsachen angefangen bei einer großen amerikanischen Kanzlei. Ja, und jetzt vor einiger Zeit die deutsche und europäische Zulassung als Patentanwalt abgelegt und bin jetzt damit beschäftigt, meine Mandanten in allen möglichen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und vor allem Patentrecht zu beraten. Das heißt, du hast du dann noch irgendwas Juramäßiges studiert auch? Ja, das ist in Deutschland relativ klar festgelegt. Das heißt, alle Patentanwälte sind von der Ausbildung her Ingenieure oder Naturwissenschaftler. Das ist auch offen für jeden Ingenieur oder Naturwissenschaftler. Das heißt, man hat dann Maschinenbauer, Elektrotechniker, Physiker, Biotechnologen, Bauingenieure aufgesattelt auf so ein vollständiges Studium Ingenieurs- oder Naturwissenschaften, gibt es dann Weiterbildung und die läuft in verschiedenen Schienen. Und für den deutschen Patentanwalt muss man ein Fernstudium, in dem gewisse juristische Probleme oder gewisse juristische Gebiete einem vermittelt werden, aufsatteln. Das ist allerdings nicht vergleichbar mit dem grundständigen Jurastudium, also nicht mal annähernd mit dem ersten Staatsexamen, aber ist jetzt auch nicht ganz ein Wochenendkurs. Und zum Zweiten gibt es im Zuge dieser Ausbildung auch noch einen Teil, das nennt sich Amtsjahr. Das war früher auch mal ein Jahr, ist aber jetzt nur noch 8 Monate. Und während dieses Amtsjahres macht man Praktika beim Deutschen Patentamt und vor allem auch beim Patentgericht. Und da geht es auch sehr stark um juristische Fragestellungen. Und die dritte Fuß dieser Ausbildung, das ist Training on the Job. Und auch da macht man natürlich zu Beginn mehr rechtliche, juristische Fragestellung als technische, weil man die technischen ja aufgrund seiner vorhergehenden Ausbildung schon eher beherrscht. Okay. Und das hast du alles schon hinter dir? Genau, ich mache das jetzt seit 6 Jahren und diese deutsche Ausbildung dauert so Pi mal Daumen 3 Jahre. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, da wir hier Europäer sind, gibt es immer eine nationale Ebene, jetzt bei uns die deutsche, und eine europäische Ebene drüber. Es gibt auch einen europäischen Patentanwalt. Das ist alles etwas unkomplizierter. Da gibt es eine Zulassungsprüfung, die man nach 3 Jahren in praktischer Tätigkeit ablegen kann, die nicht so ganz einfach ist, aber da fallen vorgefertigte Lehrpläne mit noch irgendeinem Begleitstudium und Ähnliches weg. Und das habe ich alles hinter mir. Das heißt, ich bin jetzt zugelassener deutscher und europäischer Patentanwalt. Mhm. Okay, cool. Ja, wir müssen uns hier immer so ein bisschen koordinieren. Wir machen das ja heute zu zweit, haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage und Nora dann die zweite. Und die erste ist auch nicht so besonders überraschend. Wir sollten vielleicht mal definieren, was ein Patent eigentlich ist und was der Zweck davon ist. So ganz grundlegend. Ja, ein Patent, das ist zunächst mal ein gewerbliches Schutzrecht. Das heißt, man nennt es auch Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Sprich, man kann damit eine gewisse Idee schützen und die muss sich, diese Idee muss angesiedelt sein auf einem technischen Gebiet. Das ist schon gleich eine relativ schwierige Frage, was das denn wohl ist. Aber man kann es vielleicht mal so beschreiben, dass es alles das potenziell ist, was die von genannten Ingenieure und Naturwissenschaftler so treiben. Und wenn man da der Meinung ist, irgendwas Interessantes entdeckt, entwickelt zu haben, kann man das zum Patent anmelden. Und das ist ein hoheitlicher Verwaltungsakt. Das heißt, das deutsche Europäische Patentamt prüft das Ganze und schaut dann, okay, das genügt all dem, was wir an Anforderungen an ein Patent stellen. Und dann bekommt der oder die Anmelder ein Patent erteilt, das sich auf diese Erfindung beschränkt und mit dem dann der oder die Anmelder jedem Dritten zum Beispiel verbieten können, dieses Patent gewerblich zu benutzen. Oder von dem, wenn er es dann doch tut, Schadenersatz verlangen. Also im Prinzip ist das Patent ein Ausschlussrecht, das einer Person zugesprochen wird oder einer juristischen Person oder mehreren auf eine technische Erfindung und die ist ihm zeitlich begrenzt, also das Patent ist in Deutschland und in den meisten anderen Ländern auf 20 Jahre begrenzt, jedem Dritten erlaubt zu untersagen, diese Lehre des Patents zu benutzen. Um da noch einen Schritt zurückzugehen, die Idee hinter dem Patent ist auf der einen Seite so eine Art Deal, dass nämlich man dieses Ausschlussrecht ja nur zeitlich begrenzt bekommt und dafür aber offenlegen muss, wie man die Verbesserung erreicht und was man da überhaupt erfunden hat. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte, warum es so ein Patent gibt, so aus gesellschaftlicher Sicht, dass man sich gedacht hat, die Alternative wäre halt, dass alle Geheimnis krämen und das hinter verschlossenen Türen machen. Durch diese Patentiererei wollen wir die Leute dazu bringen, schon relativ früh in den Entwicklungsprozess die Idee offenzulegen und auch möglichst viel davon offenzulegen, wie man es denn umsetzt. Und im Austausch bekommen sie dann das zeitlich begrenzte Schutzrecht. Und danach hat sozusagen die Gesellschaft als Richtig. Allgemeingut. Genau. Und das ist nicht nur, dass der Patentschutz dann einfach so ausläuft, sondern danach gibt es sogar ein Nachahmungsrecht. Also das ist ganz explizit Teil des Deals. Für eine bestimmte Zeit bekommt man es exklusiv, wenn es denn patentfähig ist. Und danach kann es jeder benutzen. Und natürlich auch schon während der Zeit kann man sich das mal anschauen. Aber eben dann noch nicht gewerblich nutzen. Ja, und man ist aber nicht verpflichtet, wenn man eine Erfindung macht oder die irgendwie umsetzt und verkauft, die zum Patent anzumelden. Also eine Patentpflicht gibt es nicht. Nee, das gibt es absolut nicht. Nicht in Deutschland und nirgendwo anders. Das ist eine reine Möglichkeit und jeder kann das halten, wie er will. Also es gibt durchaus auch viele Bereiche, wo man dann zum Beispiel darüber nachdenkt, dass Dinge in einem Herstellungsprozess passieren oder auch, wenn man auch zum Beispiel computerimplementierte Erfindungen sich anschaut, Sachen, die auf einem Server, der nicht zugreifbar ist, passieren, dass man das dann lieber im betriebsgeheim hält. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden und da hat das Patentrecht überhaupt keinen Einfluss auf die Entscheidung, was zum Patent einzumelden oder was nicht zum Patent anzumelden. Mhm. Wenn man mal die Perspektive des Patentinhabers, ist das der richtige Begriff? Mhm. Wenn wir die mal einnehmen, dann ist, wie du gesagt hast, der Trade-off halt der, dass man sagt, ich habe 20 Jahre lang den Schutz, kann da Geld scheffeln sozusagen mit der Idee, wenn es eine gute ist. Dafür, und es darf keiner nachahmen. Mhm. Wenn ich es jetzt nicht patentiere und jemand anders auf die gleiche Idee kommt, dann kann er es natürlich nutzen oder er kann es im dümmsten Fall patentieren und ich habe dann ein Problem. Oder also was ist sozusagen der Trade-off für den zukünftigen Inhaber? Was sind die Kriterien, wann ich versuchen soll, den Patent zu bekommen? Genau, also der Dritte kann das natürlich dann auch zum Patent anmelden. Das ist immer eine Gefahr, wobei man da sagen muss, gibt es auch defensive Strategien, dass man zum Beispiel sagt, man meldet es nicht zum Patentamt an, sondern veröffentlicht die Idee. Denn da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das, was schon da ist, kann nicht patentiert werden oder sollte nicht patentiert werden. Das heißt, das gibt es auch bei auch großen Firmen, die dann sagen, naja, die Sachen, die wir aussortieren und nicht zum Patent anmelden, die hängen wir ans schwarze Brett oder ans schwarze Brett ins Internet, dass wir sicher gehen, dass wir da nicht so leicht uns ein Patent eines anderen, das vielleicht später kommt, einfangen. Ach so. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, das muss als eine eigene Idee sein. Also man kann nicht einfach so die Idee eines anderen zum Patent anmelden. Das ist auch geregelt. Das nennt man widerrechtliche Entnahme. Dass natürlich nur der ein Recht auf das Patent hat, der auch wirklich der Erfinder ist. Sprich, wenn einem auf der Feier irgendeiner immer was erzählt, auch im Vertrauten, und sagt, na gut, das melde ich aber nicht an, der andere meldet es dann später an, das ist nicht rechtens. Also wenn es denn gefunden wird. Genau, da gibt es auch gewisse Regeln, wobei man natürlich sich immer dem Risiko aussetzt, dass man zum Beispiel so ein Patent, das dann vielleicht auch zu Unrecht erteilt wird, genau wie du meinst, wieder aus der Welt schaffen muss. Das heißt, diese defensiven Strategien sind auch mit gewissen Risiken behaftet, ist natürlich weniger aufwendig, man geht nicht durch den relativ teuren und langwierigen Patentierungsprozess, man muss unter Umständen auch weniger offenlegen, da geht es dann über in diese ganz Geheimhaltungsstrategie, dass es doch durchaus Möglichkeiten gibt, zu sagen, naja, diese Komposition meiner Chemikalie, die wissen bei uns in der Firma auch nur zwei Leute, und die ist absolut nicht rauszufinden an dem Produkt oder wie eben mein Suchalgorithmus funktioniert. Das ist auch absolut nicht rauszufinden durch Suchanfragen. Und da sage ich gar nichts dazu, weil selbst das Wenige, was ich unter Umständen in der Patentanmeldung veröffentlichen müsste, würde meine Konkurrenten da vielleicht in eine Richtung setzen, die die gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist, wie gesagt, eine weitere Überlegung, ob man das nicht betriebsgeheim hält. Man kann natürlich sagen, ich schere mich da um das Ganze überhaupt nicht. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die für viele gangbar ist. Da bestehen natürlich aber dann die Risiken, die du angesprochen hast, dass man zum einen unter Umständen seine eigenen Erfindungen als Patente beim Konkurrenten wiederfindet und zum zweiten man natürlich auch niemanden, und da komme ich noch auf eine zentrale und wichtige Funktion, davon abhalten kann, das zu machen. Und das ist zum Beispiel gerade für kleinere Firmen häufig essentiell, weil die wissen, wir haben gar nicht die Ressourcen, um ein tolles Produkt zu machen. Das heißt, sobald ein Großer sieht, oh, das ist ja eine klasse Sache und wir da keine Schutzrechte haben, haben wir relativ wenig Handhabe, um jetzt zum Beispiel eine große deutsche Firma davon abzuhalten, das eben genau so nachzubauen und es dann nach einem halben Jahr noch billiger und besser zu machen. Also auch für so Konstellationen ist eben das Patent klassisch gemacht. Man hält eben einen gewissen Raum um sein Produkt, Nachahmungsschutz für die zeitliche Begrenzung, und das kann natürlich auch sehr wertvoll sein. Okay, und die Perspektive des Nutzers, als Nutzer darf ich ja den patentierten Sachverhalt nur nutzen, wenn ich von dem Patentinhaber eine Lizenz in irgendeiner Form bekomme, also ich muss quasi dem das Nutzrecht abkaufen, richtig? Richtig, genau, also abkaufen, das kann auch umsonst gehen, der Inhaber muss einverstanden sein, genau. Das muss er irgendwie schriftlich zusichern, dass das rechtssicher ist. Ja, gut, das ist jetzt ein Detail, das ist nicht unbedingt notwendig. Also da ist in Deutschland kein Formerfordernis. Aber im Prinzip ist das die überwiegende Zahl der Fälle, wo das geregelt wird, dass man sagt, naja, man regelt das in der Form von einem schriftlichen Vertrag. Natürlich kann man es auch einfach benutzen. Das ist dann aber rechtswidrig. Und wie aber diese Nutzungsvereinbarung genau aussieht, das ist nicht geregelt. Also wenn ich jetzt sage, also wenn ich einen horrenden Preis für die Nutzung meines Patents verlange, da gibt es keine Regelung zu. Nee, also da gibt es, das ist Vertragsfreiheit, also das ist relativ frei verhandelbar. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, aber das ist vielleicht eher so ein Spezialfall. Zum Beispiel im Gebiet der sogenannten standardessentiellen Patente, wo man einen Patentschutz erlangt hat für eine Technik oder eine Vorrichtung, die für einen gewissen Standard notwendig ist. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen rauskristallisiert, dass da unter Umständen gesagt wird, da kommen dann wieder wettbewerbsrechtliche Fragestellungen ins Spiel. Das kann nicht sein, dass einer das, obwohl er ein Patent hat und eigentlich dieses Ausschlussrecht hat, nutzt, um jetzt jeden daran zu hindern, einen USB Stick zu bauen, okay, für den USB-Standard wichtige Patent hat. Da gibt es Einschränkungen und dann gibt es in gewisser Weise auch Einschränkungen, wenn öffentliches Interesse überragend ist. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen ganz hervorragenden neuen Wirkstoff hat, den dann aber aus irgendwelchen Gründen nur so teuer verkaufen will, dass sich das kein Mensch leisten kann und keine Krankenkasse leisten kann, dann kann es auch sein, dass da andere Mechanismen eingreifen. Aber im Prinzip für die überwiegende Mehrzahl der Patente ist es so, dass das frei verhandelbar ist. Das sind auch häufig hochkomplexe Verträge, wo dann auch noch Know-how mit reinspielt oder andere Leistungen. Mhm. Also das ist Vertragsfreiheit, wie gesagt. Also da muss dann die andere Vertragspartei wissen, ob sie sagt, naja, das machen wir halt. Oder nee, für den Preis können wir uns ja 20 Ingenieure ein Jahr lang hinsetzen und eine Umgehungslösung finden. Ja. Okay. Warum würde jemand, der ein Patent besitzt, jemand anderen das nutzen lassen, ohne dass er von dem Lizenzgebühren fordert? Ich meine, klar, man kann sagen, netter Mensch, freundlich, ich erlaube es irgendjemand, aber gibt es auch in Anführungszeichen rationale Gründe, das zu tun? Gut, also ein Punkt ist natürlich, man weiß natürlich nicht immer, wer das nutzt. Das ist eine ganz große Gruppe. Und zum Zweiten gibt es zum Beispiel so Konstellationen, dass die Rechtsbeständigkeit des Patents nicht so außer Frage steht. Ah. Und dann ist die Situation nicht so ungewöhnlich, dass ein Dritter an den Patentinhaber herantritt und sagt, naja, ich habe da schon gewisse Zweifel, dass das rechtsbeständig ist. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ich versuchen, gegen das Patent vorzugehen. Da gibt es in jedem Stadium Mittel. Oder du gibst mir halt eine Freilizenz und dann hast du das Ding weiter und kannst unter Umständen einen vierten damit einschüchtern. Aber ich verspreche dir, ich verklage dich nicht, dafür lässt mich es nutzen und ich sag's niemand. Genau, in gewisser Weise ist das so. Ist natürlich auch wieder was aus verschiedenen Gründen anrüchig sein kann, ja. Schwierig, aber sowas kommt nicht so selten vor. Okay. Du hattest jetzt schon das Beispiel gebracht eines Wirkstoffes. Damit kommen wir eigentlich zu der Frage, was kann man denn alles patentieren lassen? Also kann man tatsächlich einen Wirkstoff patentieren lassen oder nur das Verfahren, diesen Wirkstoff herzustellen? Mhm. Ja, das ist eine sehr interessante Frage und da tun sich auch alle Menschen, die mit Patentrecht zu tun haben, ob es jetzt Richter, Patentanwälte oder Leute an den Ämtern sehr schwer, denn obwohl jedes Patentgesetz mehr oder weniger versucht zu definieren, was patentiert werden kann oder was nicht patentiert werden kann, ist es eine relativ schwierige Sache und auch nicht so wirklich gelungen. Fangen wir mal von der deutschen europäischen Schiene an. Da steht irgendwie, Patente werden erteilt auf allen Gebieten der Technik. Und das habe ich ja vorhin schon mal versucht. Ich würde mal sagen, alles, was so ein Naturwissenschaftler und Ingenieur treibt, ist zunächst mal grundsätzlich patentfähig. Und da gehören jetzt zum Beispiel auch Wirkstoffe dazu, da gehören auch Verfahren dazu. Also viele haben ja so ein bisschen den Gedanken, bei Patenten Daniel Düsentrieb baut irgendwie eine tolle Maschine und das ist jetzt patentfähig, aber man kann durchaus auch Arbeitsverfahren patentieren. Zum Beispiel eine bestimmte Ansteuerung einer Maschine, die dann weniger Verschnitt erzeugt, auch wenn die Maschine schon bekannt ist. Anderes Beispiel, wie gesagt. Das ist eine Optimierung im Endeffekt. Ja, genau. Also man kann einen Wirkstoff patentieren, der zum Beispiel dazu geeignet ist, eine gewisse Krankheit zu behandeln. Das ist ein anderes Beispiel. Man kann die ganz klassischen Sachen, alle möglichen Dinge, die man so um sich hat, patentieren. Eine Flasche, die stabiler ist, einen effizienteren Motor. Das kann man alles patentieren und in den Grenzgebieten wird es dann halt schwierig. Also zum Beispiel ein Beispiel, und das versuchen die meisten Patentsysteme mit auch Negativlisten oder Negativbeispielen zu adressieren, was denn so nicht patentierbar ist. Und da gibt es zum Beispiel gerade relativ prominent, sowohl in den USA als auch in Deutschland, auch in Europa, die rein gedanklichen Tätigkeiten, Geschäftsverfahren oder ähnliches, wo das Problem ist, sich inzwischen stellt, dass da durch die Allgegenwart des Computers eigentlich alles auf dem Computer abläuft und ja. Man sich dann überlegt, naja, früher konnten wir das mal schön trennen und sagen, alles, was so eine Maschine macht, ist eben Technik und dem Patentschutz zugänglich und das, was du halt Papier und Bleistift machst oder im Kopf oder ähnliches, das geht nicht und da schwimmen die Grenzen ganz extrem. Aber auch in so biotechnologischen Gebieten ist das Gleiche ja auch, wo man dann sagt, naja, zum Beispiel so Züchtungsverfahren sind in Deutschland und Europa nicht patentfähig. Also wenn man irgendwie sagt, nehm das größte Schwein und züchte es mit dem zweitgrößten Schwein und so weiter, das geht nicht. Aber das sind inzwischen halt auch hochtechnische Verfahren, wo Gentechnik reinkommt, wo Veränderungen reinkommt. Und das sind natürlich grundsätzlich technologische Dinge, die dann dem Patentschutz auch zugänglich sind. Und das ist halt alles im Fluss. Also da weiß man auch nicht so genau, was da jetzt in Zukunft noch dazukommt oder was rausfällt, weil gerade viele Dinge, so Standard-Computer-Techniken, die heute dann vielleicht allgemein gebräuchlich sind, vor 20, 30 Jahren wirklich Cutting-Edge-Forschung waren. Und deswegen gibt es auch keine Möglichkeit, glaube ich, das stabil zu definieren. So meine Definition ist in die Richtung, das, was Ingenieure und Naturwissenschaftler machen und was da rauskommt, das sind potenziell patentfähige Gegenstände und da muss man nochmal genauer drauf gucken. Aber ganz genau in einem schönen Satz das abschließend zu definieren, ist schwierig. Ja, ich meine, ich denke da, also an der Stelle müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer gucken. Wir haben ja gerade die aktuelle Omega-Tau-Episode, die gerade draußen ist, ist ja eben gerade witzigerweise zum Thema Wirkstoffforschung, also Drug Design. Und du hattest ja gerade Wirkstoffe angesprochen. Jetzt mal meine ganz naive Frage. Wenn ich jetzt tatsächlich mit diesem Drug Design-Prozess jahrelang irgendwelche Wirkstoffe versuche, systematisch ausprobiere, Forschungen mache und so weiter und dann da eben tatsächlich eine Wirkstoffkombination erfinde, die funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass man das patentieren lassen kann und vielleicht auch sollte. Die andere Alternative ist, die unser Gast auch angesprochen hat, ist, jemand fährt irgendwo in Urwald, rennt da ein paar Monate rum, holt sich irgendwelche Pflanzenserums, schmeißt in irgendeine Maus und die Maus wird dann von irgendwas kuriert und hat dann in Anführungszeichen zufällig, zwar mit Arbeit, aber ohne geistige Leistung, etwas gefunden und nicht erfunden und will das jetzt patentieren. Gibt es da einen Unterschied zwischen gefunden und erfunden? Also was ist eine Erfindung versus einfach nur, das gab es schon immer und ich habe es halt zufällig gerade aufgeglaubt von der Straße? Mhm. Ja, also es spielen ein paar Aspekte mit rein. Zum einen habe ich ja angesprochen, dass es einen Katalog von Nichterfindungen gibt, in Deutschland, Europa jetzt, aber das ist auch mehr oder weniger etabliert in anderen Rechtsländern. Und da zählen Erfindungen dazu. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Maxwell-Gleichung überlegt habe, dann kann ich keinen Patentanspruch schreiben, die Maxwell-Gleichung, Punkt. Und jeder, der die Maxwell-Gleichung in irgendeiner Form benutzt, muss erstmal bei mir fragen oder ich verbiete es dem. Was ein Patent bedarf oder was ein Patent voraussetzt, ist eine konkrete Lehre zum technischen Handeln. Das, mit Lehre meinst du jetzt quasi Anweisung? Richtig, eine Anweisung. Okay. Und wie das jetzt zustande gekommen ist, ist relativ egal. Und da, um mal das Beispiel aufzugreifen mit diesem Urwaldstoff, würde ich ja schon sagen, naja, ob das jetzt Zufall war oder das aufgrund einer langen Nachdenkphase von einem genialen Menschen passiert ist. Okay. Dieser Typ hat als erster entdeckt und zugänglich gemacht, dass ein gewisser Wirkstoff eine gewisse Wirkung hat, nämlich zur Behandlung von einer bestimmten Krankheit. Und deswegen ist es patentfähig und ist auch meines Erachtens gar kein so gutes Beispiel dafür, um da Fragen an die Grenzen der Patentfähigkeit zu stellen. Okay. Denn es gibt schon, und da kommen wir vielleicht mal auf einen anderen Punkt, es gibt natürlich schon eine gewisse Anforderung, was patentfähig ist. Es hat jetzt aber dann weniger mit, welche Gegenstände grundsätzlich in Frage kommen, sondern was sie noch zusätzlich haben müssen zu tun. Und das heißt zum einen, und das ist auch überall so, das muss neu sein. Das heißt, wenn die Lehre zum technischen Handeln nicht neu ist, kriege ich kein Patent. Also wenn jetzt zum Beispiel und ich zeigen könnte, dass die Indianer, die im Urwald sonst wo leben, schon seit Jahrhunderten dieses Stoff benutzen, um diese Krankheit zu behandeln, dann kann ich das einbringen und sagen, dafür wird kein Patent erteilt. Das ist aber irgendwie interessant, weil es sollte eigentlich egal sein, ob ich in Urwald gehe und das dadurch finde, dass ich irgendeine Pflanze melke oder ob ich es dadurch finde, dass ich einen Indianer frage. Nee, das ist schon ein großer Unterschied. Ich finde, es sollte nicht egal sein, weil wenn die bestimmten Leute das wissen, dann ist diese Lehre zum technischen Handeln schon da. Aber ich bringe sie ja in unsere Gesellschaft. Das kriegt ja hier keiner mit, wenn irgendein Indianer irgendwas zu bringt. Ja, aber der Indianer ist in dem Fall gleichwertig mit deinem Nachbar. Wenn dein Nachbar das gefunden hat, dann ist es auch nicht mehr neu. Genau, das ist auch in fast allen Patentsystemen der Welt gleich. Es gibt keine örtliche und keine zeitliche Beschränkung. Aha, das heißt, okay. Ob es jetzt der Entwicklungsleiter für neue Wirkstoffe bei einem Pharmakonzern weiß, oder ob das, wie Nora meinte, ein gewisser Indianerstamm in Papua-Neuguinea weiß, da gibt es keinen Unterschied. Okay, das ist der wichtige Unterschied, auf den ich heraus wollte, ist, wenn dieser Wirkstoff in diesem Baum drin ist, dann ist diese Lehre, den zu verwenden, um eine gewisse Krankheit zu behandeln, überhaupt noch nicht bekannt. Sondern da muss ich hingehen, den Baum melken, wie du sagst, die Versuche machen. Und ob das jetzt schwer ist oder leicht, das ist auch eine Frage, die spielt dann nicht zunächst eine Rolle, ob es patentfähig ist, sondern das ist eine nächste Voraussetzung, die auch in allen Patentsystemen mehr oder weniger vorkommt. Es darf nicht naheliegend sein. Also das muss einen gewissen Kniff haben. Also nicht jede neue Entwicklung ist direkt patentfähig, wo ich sage, na gut, ich mache die Flasche jetzt seit 1,5 Liter, 2 Liter groß. Ah, das ist ein neues Patent. Ja. Das wird nicht funktionieren, das wird scheitern an, das nennen wir in Deutschland Erfindertätigkeit, in den USA heißt es Obviousness. Und ja. Das ist eine weitere Prüfung, die sich sozusagen diese Lehre unterziehen muss. Und für wen darf oder muss das obvious sein? Also irgendein planloser Mensch, der von der Domäne keine Ahnung hat, für den ist wahrscheinlich alles non-obvious. Ja, da gibt es eine Legalfiktion, also man hat sich da was überlegt und das ist der sogenannte Fachmann. Und okay. Der Fachmann ist jetzt keine Person von um der Ecke oder kein Laie, sondern ein mit gewisser Erfahrung ausgestatteter, je nachdem Ingenieur oder Naturwissenschaftler auf dem entsprechenden Gebiet. Also das ist mal die Idee. Jetzt ist natürlich das Problem, dass man da diesen Fachmann nicht als Person in Fleisch und Blut irgendwo hat, sondern dass sich halt dann Anwälte wie ich oder auch Leute an den Ämtern oder Richter überlegen, was wohl für den Fachmann offensichtlich ist und was nicht. Und das ist natürlich dann immer für Diskussionen offen. Aber es gibt zum Beispiel schon Leitsätze, nehmen wir mal zum Beispiel das Medikamentenentwicklungsthema, da ist es dann etabliert, dass zum Beispiel der Fachmann gewisse Routineuntersuchungen an einem neuen Stoff macht. Das heißt, wenn ein neuer Stoff entdeckt worden ist, der eine gewisse Wirksamkeit hat, dann untersucht er zum Beispiel gewisse andere Kristallformen oder Ähnliches, weil das wirklich im Gebiet so gemacht wird. Und weil jeder, wenn er einen neuen Stoff auf den Tisch bekommt und gesagt, der hat die Wirksamkeit, das mal durchprobiert. Und deswegen sind die Sachen in gewisser Weise losgelöst von dem, was jetzt ein echter Fachmann, wenn es ihn gäbe, machen würde. Aber man versucht natürlich schon, da irgendwie ranzukommen. Und so wird auch argumentiert. Also wenn ich dann zeigen kann, dass wenn ich was für eine zum Beispiel Einspritzfolge von Motor XY mache, dass ganz klar ist, dass es dann ein Jahr später für Motor WV benutzt wird, dann ist das ein starkes Argument zu sagen, nee, also nur weil du jetzt wieder was für XY gemacht hast, kriegst du kein Patent darauf, dass du es auf WV überträgst, weil das ist was der Fachmann standardmäßig immer macht und was er in Bewegung sieht. Aber das ist genau eine Diskussion, aber da geht es, wie gesagt, nicht darum, was grundsätzlich geht, sondern da hat man eine grundsätzlich patentfähige Lehre und muss halt überlegen, ob die genug Pfiff hat, dass es ein Patent gibt oder ob es einfach eine normale Weiterentwicklung ist, die dann nicht patentfähig ist. Ja. Hm. Ich würde gerne nochmal auf das Urwald-Wirkstoff-Beispiel zurückkommen. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn jetzt jemand rausfindet, also man muss nicht sozusagen die Herstellung des Stoffes finden, sondern man muss finden, dass dieser Stoff wirksam ist gegen eine bestimmte Krankheit und man muss der Erste sein, der das irgendwie findet. Heißt das, wenn jetzt jemand rausfindet, dass bei einer ganz bestimmten Krankheit es hilft, 3 Gummibärchen zu kauen und die 2 Minuten lang zu kauen, wäre das dann patentierfähig? Weil Gummibärchen wurden ja bisher nur dafür gemacht, Kinder glücklich zu machen. Und Erwachsene. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also erstmal zum ersten Teil. Man muss schon eine Lehre zum technischen Handeln zur Verfügung stellen. Also eine reine Erkenntnis reicht noch nicht aus für ein Patent, aber sagen wir mal, bei dem Gummibärchen-Beispiel geht es ja, da beschreibst du dann, wie man das macht. Und dann ist es in der Tat so, und das ist ein bei Wirkstoffen ein bisschen umstrittener und auch relativ aktueller Thema, dass man für neue Anwendungen auch von bekannten Wirkstoffen neue Patente bekommt. Okay. Mhm. Ich möchte auch nochmal auf die Urwald-Indianer hier zurückkommen. Wenn ich jetzt in den Urwald gehe und da von irgendeinem Indianer mir irgendeinen Wirkstoff hole, ich komme zurück nach Deutschland und behaupte jetzt einfach, ich habe diesen Wirkstoff irgendwo aus einem Baum gepresst, weil der deutsche Patentanwalt oder das deutsche Patentamt wahrscheinlich im Leben nicht rauskriegt, mit welchem Indianer er jetzt da reden muss. Dann habe ich ja quasi auch gewonnen. Also was ich damit sagen will, ist, natürlich muss auch erstmal nachweisbar sein, dass etwas keine Erfindung ist, sondern schon vorher verwendet wurde. Das Stichwort Prior Art. Ne? Wenn ich das halt nicht rausfinde, wenn das geheim ist oder halt in einer anderen irgendwie gearteten Gesellschaft passiert, dann ja. Ja, genau, da gehen wir vielleicht mal mit diesem Urwaldbeispiel weg und das können wir ein bisschen allgemeiner fassen. Das ist genau richtig. Die Neuheit, wie ich gesagt habe, ist ein Erfordernis, was nicht geografisch begrenzt ist, auch nicht zeitlich begrenzt. Und die Frage ist aber natürlich, was kann man rausfinden und was kann man recherchieren? Und die Frage stellt sich insbesondere im Erteilungsverfahren, also in der Phase, wo ein Amt prüft, ob was neu ist. Das wird in vielen Ländern, eigentlich in allen europäischen Ländern, zumindest in Deutschland, auch in den USA gemacht. Das heißt, ein Prüfer guckt sich diesen Antrag an und sagt dann, na, das gibt's ja schon. Und da sind natürlich Grenzen gesetzt, was so recherchiert werden kann. Genau. Das heißt, das wird nicht zu verhindern sein und passiert auch häufig, dass Dinge, die es schon gibt, nochmal patentiert werden. Aber wenn sowas dann weitergeht und man aus so einem Patent vorgeht, besteht, wie gesagt, neue Möglichkeiten, das Patent zu Fall zu bringen. Und je nachdem, gerade zum Beispiel, wenn es um medizinische Wirkstoffe geht, wo es dann sehr hohe Prämien gibt, weil das sehr wertvolle Patente sind, dann kann solche Dinge schon passieren, dass man dann halt einfach jemanden mal losschickt, der recherchiert und auch ein erteiltes Patent dann wieder zu Fall bringt, indem man sagt, naja, ist schon richtig, aber der Stamm der so und so hat diesen Wirkstoff schon lange dafür verwendet und das zeigen wir durch das und das Beweismittel. Aber klar, ich meine, das ist nicht nur bei Wirkstoffen so, sondern das ist zum Beispiel auch bei Software-basierten Erfindungen so, wo man schon sagen kann, naja, es reicht aus, wenn irgendeiner das auf irgendeinem Forum schon mal gepostet hat, naja, hier ist eine ganz coole Sache, um das und das anzusteuern, der Code, jeder kann ihn verwenden. Ja. Das ist eine neue schädliche Veröffentlichung, allerdings muss man die natürlich erstmal finden. Genau, das ist eben das Problem, klar. Ne? Die Welt ist ja groß, also auch vor allem die virtuelle. Ja, allerdings ist es natürlich auch, muss man auf der anderen Seite sagen, gebietsabhängig. Also es gibt auf der anderen Seite technische Gebiete. Das macht niemand, außer ein paar große Konzerne. Und da ist dann nicht so schwer zu recherchieren, weil kein Privatmensch auf die Idee kommt oder auch technische Möglichkeiten hat, auf dem Gebiet zu arbeiten. Also das ist doch unterschiedlich. Also das sind diese computerimplementierten Erfindungen in gewisser Weise besonders schwierig zu recherchieren. Es ist aber nicht so, dass jetzt alles grundsätzlich unrecherchierbar ist. Und man muss ja auch sehen, was so Erfindungen angeht oder auch Entwicklungen, das ist zum größten Teil unternehmensgetrieben, die auch patentieren. Das heißt, die angemeldeten Patente und die veröffentlichten Patente spiegeln schon in vielen Gebieten ganz gut wider, was gemacht wurde und was nicht gemacht wurde. Also ist eine schwierige Sache und ist es auch immer eigentlich nicht perfekt, auch durch Ressourcenbegrenzung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass jedes Patent invalid ist, weil es immer schon mal jemand gegeben hat, der das gemacht hat. Also das zeigen halt dann auch die aufwendigen Verfahren, wo sich große Firmen mit viel Geld sehr viel Mühe geben, Patente zu Fall zu bringen und trotzdem sehr häufig auf gewissen Gebieten einfach nichts finden, weil das dann offensichtlich doch trotz des umfassenden Neuheitsbegriffs neu war. Mhm. Du hattest ganz am Anfang gesagt, man lässt eine Idee patentieren. Das heißt, ich muss die Idee noch nicht umgesetzt haben, um das Patent zu bekommen. Ja, also ich will das mal ein bisschen spezifizieren, das habe ich auch später gemacht, eine Lehre zum technischen Handeln. Man muss die nicht umgesetzt haben, sie muss aber umsetzbar sein. Das ist ein wichtiger weiterer Aspekt und da kommen wir wieder auf diesen Deal vom Anfang zurück. Ich kriege das Ausschlussrecht und dafür sage ich, wie es gemacht wird. Und natürlich ist das das Bestreben aller Patentanmelder zu sagen, ich möchte aber möglichst wenig sagen, wie es gemacht wird. Aber da hat das Patentrecht, also nicht nur das deutsche, sondern eigentlich auch alle anderen, die ich kenne, gewisse Daumenschrauben, um zu sagen, nee, so geht das nicht. Du kannst dich da nicht ganz rauswinden. Und wenn du zu wenig sagst, wie es gemacht wird, dann steht das der Patentfähigkeit wieder im Wege. Denn obwohl die Lehre zum technischen Handeln vielleicht neu und ganz pfiffig ist, sagst du einfach nicht, wie man es machen kann. Und das ist zum Beispiel gerade auch wieder ein großes Thema bei Pharmapatenten. Denn man könnte ja mal auf die Idee kommen, und das ist natürlich auch schon versucht worden, wenn ein neuer Wirkstoff synthetisiert wird, den halt mal einfach für alle möglichen Indikationen anzumelden. Und da spielt dann dieses, ich muss sagen, wie es gemacht wird, rein, was dann viele von diesen Patenten zu Fall bringt, weil einfach gesagt wurde, naja, mit den Informationen, die du gegeben hast, konnte man das einfach nicht nachbauen, beziehungsweise der Effekt ist gar nicht gezeigt. Und dann ist es eine reine Spekulation und dafür kriegst du kein Patent. Das aber zum Beispiel kann es sein, wenn ich eine Interkontinentalrakete oder eine Rakete, die zum Mars fliegt, patentiere mit einem ganz tollen Antrieb und ich habe nur theoretisch abgehandelt, wie man den baut, aber ein Ingenieur kann sich mit der entsprechenden Ausstattung hinsetzen und den bauen, besteht da überhaupt kein Problem und das ist patentfähig. Also man muss es nicht sozusagen wirklich umgesetzt haben, es muss nur umsetzbar sein. Gut, aber es könnte ja, also was weiß ich, patentiere jetzt eine neue Maschine, habe die aber noch nie gebaut und es könnte ja dann während des Bauens sich rausstellen, dass das konstruktiv so einfach gar nicht funktioniert, was irgendwie nicht absehbar war. Sowas wäre aber schon denkbar, oder? Genau, das ist schon denkbar und das ist dann natürlich auch ein Problem für das Patent. Weil wenn dann der zum Beispiel Gegner, der Konkurrent, der das Patent zu Fall bringen will, sagt, naja, die dünne Schicht konnte mit der Qualität, mit den damals vorhandenen Mitteln gar nicht hergestellt werden, ja. Das zeige ich durch Experimente an meine Anlage, dann sagt das Amt oder das Gericht unter Umständen, okay, das Patent ist nicht ausführbar und deswegen invalid. Also okay. Das geht schon. Und klar, so Sachen passieren schon, aber im Prinzip kann es natürlich auch andersrum sein, dass das ganz prima funktioniert und jeder sagt, nach einem Tag haben wir die Maschine so eingefahren, dass sie den patentierten Gegenstand oder das patentierte Verfahren ausübt und dann steht dem Ganzen nichts im Wege. Da muss ich nochmal nachfragen. Also zum Zeitpunkt der Patenterteilung muss das Patent umsetzbar sein? Jetzt, da geht es sogar um den Zeitpunkt der Patentanmeldung, okay, von mir aus, den man da abstellt. Ja. Okay, und das heißt, ich als Patentantragsteller habe ja im Prinzip auch kein ausgeprägtes Interesse, Dinge zu patentieren, die sich nicht umsetzen lassen, weil ich kann sie ja nicht umsetzen, damit auch kein Geld verdienen. Aber, was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist, dass es möglich ist, was weiß ich, 10 Jahre später, wenn irgendwie Wissenschaft, Technik sich weiterentwickelt hat und ich kann jetzt die dünne Schicht herstellen, dann kann ich im Nachhinein sagen, das hätte damals nicht genehmigt werden dürfen, weil es damals nicht herstellbar war. Und deshalb ist es das ist ja nochmal eine weitere Incentive, nichts zu patentieren, was nicht umsetzbar ist, weil dann man sich ja die Risiko aussetzt, dass es im Nachhinein invalidiert wird. Ja, gut, klar, das Risiko hat man. Ich würde es eher positiv formulieren. Das ist halt ein Teil des Deals, wann man ein Patent kriegt, dass das dann nur funktioniert, wenn man der Öffentlichkeit eine Lehre zum technischen Handeln so an die Hand gibt, dass das auch mit verfügbaren Mitteln gemacht werden kann. Nochmal ein anderer Punkt, auch wieder gerade bei Medikamenten, wir haben gerade von Umsetzbarkeit geredet, sprich das Patent muss oder die technische Lehre muss realisierbar sein. Muss auch eine Funktionsfähigkeit oder eine Verbesserung oder im Fall von Medikament eine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Das ist bei Medikamenten ja nicht immer so einfach, wie wir wissen, statistisch. Also sprich, kann ich Dinge patentieren, von denen zwar die Lehre umsetzbar ist, aber nicht wirklich klar ist, dass es auch wirklich die Verbesserung herbeiführt, die man im Patent wahrscheinlich behauptet. Das ist auch ein Hindernis der Patenterteilung. Man spricht da in Deutschland und Europa von einem technischen Effekt. Ja, genau. Das heißt, die patentgemäße Lehre muss im Vergleich zum Stand der Technik einen technischen Effekt haben. Und es gibt zwar nicht mehr das Erfordernis der Verbesserung, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass man einen alternativen Wirkstoff zur Verfügung stellt. Das wäre auch ein technischer Effekt, aber eine pure Verschlechterung zum Stand der Technik zum Beispiel, das reicht nicht. Und man kann sich auch im ganzen Patentierungsprozess und auch danach nicht auf technische Effekte berufen, die die technische Lehre überhaupt nicht hervorruft. Und man braucht einen technischen Effekt, um ein Patent zu kriegen. Und da ist auch ein Feld, auf dem viel diskutiert wird, ob das denn wirklich ein technischer Effekt der erfindungsgemäßen Lehre ist oder nicht. Kann dann schon ein Problem sein. Sprich, wenn ich einfach sage, ich habe hier mein Stoff XY und das ist ein wirksames Medikament gegen Krankheit Z und das hat überhaupt keine Wirkung gegen Krankheit Z, dann ist das auch ein Problem. Und okay, dann wird da auch kein Patent erteilt oder das Patent wird widerrufen. Mhm. Ich sehe schon dieses ganze Medikamententhema und so, das ist echt wahrscheinlich eines der komplizierteren Gebiete des Patentverfahrens, oder? Ja, das ist relativ schwierig. Es ist natürlich auch ein relativ kompliziertes Thema dadurch, dass diese Patente auf Wirkstoffe potenziell die wertvollsten Patente sind, die es so gibt. Ja. Weil man mit einem Patent einen neuen Bluthochdrucksenker und einen Milliardenmarkt abdecken kann. Mhm. Deswegen haben da natürlich auch viele Leute viel drüber nachgedacht. Deswegen gibt es auch aus der politischen Seite relativ viele Fragen zu dem Gebiet. Und es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, eigentlich sollten nur Patente auf Wirkstoffe erteilt werden, weil das einzige Gebiet der Technik ist, wo die Leute, die das entwickeln, wirklich diesen ausschließlichen Schutz brauchen, weil ansonsten keiner mehr weiterentwickeln würde. Also, weil die Entwicklung so teuer ist. Genau, weil die Entwicklung unglaublich viel teurer ist als von allem anderen. Will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Aber ist ein sehr wichtiges Gebiet und eins, wo auch sich sehr ausgefeilte Strategien zur Patenterlangung, zum Fallbringen des Patents, zum Umgehen des Patents herausgebildet haben, gerade weil es halt so viel Profit und so viel Geld zu holen gibt. Und da bemühen sich natürlich alle Seiten, da zu überlegen, was man tun und machen könnte. Und es hat sehr viele Sonderregeln. Es gibt natürlich auch Lobbygruppen ohne Ende. Also das Patentrecht in gerade Deutschland und Europa hat einige interessante Ausnahmen für genau Wirkstoffe, die es in anderen Gebieten nicht so kriegt. Also da sieht man schon die Wichtigkeit von dem Gebiet. Mhm, okay. Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen. Es gibt ja noch andere Schutzrechte. Man kann Marken schützen lassen, Namen schützen lassen. Es gibt das Urheberrecht. Wie ist denn da die Abgrenzung? Ja, die Abgrenzung ist hier und da nicht so scharf, aber an sich hat sich der Gesetzgeber doch bemüht, den verschiedenen Schutzrechtarten Rechnung zu tragen. Und zum Beispiel gibt es im Patentrecht einen Ausschluss von rein ästhetischen Formschöpfungen. Und es ist nicht so unbedingt, dass man nicht denkt, dass sie eine technische Lehre beinhalten, sondern weil man halt auch sagt, naja gut, dafür gibt es die sogenannten Geschmacksmuster oder jetzt Designs. Und im Prinzip gibt es ein paar große Gruppen. Sehr ähnlich zum Patent ist eigentlich das Geschmacksmuster oder Design. Das schützt eine Formgestaltung in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Das heißt, da geht es nicht darum, dass man eine Lehre zum technischen Handeln schützt, sondern eine gewisse Gestaltung einer Oberfläche, eines Geräts, eines Teils eines Geräts. Als weiteres das Urheberrecht, das ist dann nochmal so ein bisschen was anderes. Da geht es um Werke der Kunstwerke, um Texte, um wieder andere Dinge, wo es auch nicht um den Inhalt konkret geht, nicht um die Präsentation und auch nicht um eine gewisse Idee. Das ist auch wieder eine andere Geschichte. Und Marken, das ist dann nochmal was anderes, weil das gehört zwar auch zu den gewerblichen Schutzrechten, aber die Marke, das kann wieder inzwischen alles Mögliche sein, von einem Slogan über ein Bild, über eine Farbe. Und das hängt aber zusammen mit der Präsentation eines einzelnen Unternehmens im geschäftlichen Verkehr. Also da ist eher die Idee dahinter, man bemüht sich, um für sein gewisses Unternehmen einen gewissen Erkennungsbild, Schriftzug, Slogan aufzubauen. Und das soll man schützen, dass nicht jeder Dritte da aufspringen kann und sagen, ja gut, jetzt haben sie sich ewig lang bemüht, dass ein brauner Laster mit einem gewissen zuverlässigen Lieferservice in Verbindung gebracht wird und jetzt mache ich meine Laster halt auch braun und fahre da als Trittbrettfahrer mit. Also das sind relativ unterschiedlich. Also gerade die Marken ist da nochmal eine ganz unterschiedliche Funktion, weil die so eine Herkunftsfunktion hauptsächlich und so eine, haben. Und so eine Verwechslungsverhinderung. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Markenrecht. Also da soll ich wirklich in der Lage sein, die Herkunft meiner Produkte in ganz verschiedenen Formen zu kennzeichnen, dass der Verbraucher oder der es auch immer kauft, sieht, ah, okay, wenn ich diesen Stern am Auto sehe, weiß ich sofort, das gehört hierzu. Die Designs sind für äußerliche Gestaltung und das Urheberrecht schützt Geistige Ideen, ne? Geistige, also aber auch konkret fixiert. Also Texte, auch Software zum Beispiel in der konkreten Form kann urheberrechtsgeschützt sein. Ja. Theaterstücke, Bilder, wie auch immer, alle Gegenstände, die Künstler schaffen, aber auch Journalisten, Autoren, das ist auch relativ breit. Ja. Und nur noch kurz zur Verbindung mit der realen Welt. Es gibt ja gerade im englischsprachigen Sprachraum gibt's diese drei Symbole, die man alle kennt. Ne? Dieses C für Copyright, das R und das TM. Was sind da nochmal welche? TM ist, glaube ich, die Marke, richtig? Genau, Trademark. Das benutzen die, um auch zu unterscheiden, will ich jetzt gar nicht, das ist ein bisschen Detail, das sind eigentlich alles drei, also Copyright, das ist der Urheberrechtsschutz und TM oder R, das sind Trademark oder Registered Trademark. Ah, okay. Weil das, um mal wieder aufs Patent zurückzukommen, das Patent erlangt man nur, wenn man es dem Patentamt als Anmeldung zugibt und es erteilt wird. Es gibt gewisse andere Schutzrechte, zum Beispiel das Urheberrecht, das man sofort erlangt mit der Schaffung eines Werkes. Leider. Oder auch in Europa gibt es ein gewisses nicht registriertes Design oder Geschmacksmuster, das gesagt wird, naja, für eine gewisse Zeit, wenn man eine besonders gestaltete Maus auf den Markt bringt, erlangt man ein Schutzrecht auf diese Maus, ohne dass man irgendwas tut. Mhm. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen registriert und nicht registriert, was man mit diesem R dann ausdrücken will. Okay. Und wie gesagt, Copyright ist der Urheberrechtsschutz, wobei man sagen muss, gerade in Deutschland hat das jetzt nicht so unbedingt viel zu sagen, ob das steht oder nicht steht, weil einem das so zusteht. Ich brauche an meinen Roman nicht schreiben Copyright, sondern wenn ich den unter meinem Namen oder wenn ich den entwerfe, schreibe, veröffentliche, habe ich da ein Copyright drauf. Also das sind eher so Dinge, die dann mit der Durchsetzung zu tun haben oder von wem ich Schadenersatz kriegen kann oder wie viel. Ja. Mhm. Und über das Thema Copyright reden wir jetzt nicht. Das ist ja gerade hier auch in Internetkreisen ein ganz heißes Eisen. Ne? Da ist ja, genau. Wirklich viel im Argen. Wahrscheinlich also genauso wie bei Patenten, aber über das reden wir heute trotzdem nicht. Ist ein ganz anderes Gebiet und auch was ich jetzt zum Beispiel in meiner täglichen Arbeit fast gar nicht mache als Patentanwalt, weil mit der technischen Grundausbildung bleibt man da doch eher bei seinen Leisten und Copyright, Urheberrecht ist schon eher eine Rechtsanwaltsdomäne. Wobei sich diese Erkenntnis, dass Leute, die keinen Plan davon haben, sich lieber raushalten sollten, noch nicht unbedingt weit durchgesetzt hat bei dem Thema. Aber das ist auch ein anderes. Genau, kommen wir doch jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Du hast ja schon gesagt, ein Patent muss eben wirklich angemeldet sein. Wie ist denn der Prozess, ein Patent zu bekommen? Also ich kann es jetzt mal wieder für Deutschland und Europa sagen, wobei das auch... Also das ist eine wichtige Sache. Patente sind national, wollen wir zum Anfang sagen. Das passt jetzt vielleicht gut. Das heißt, man kann kein Weltpatent erlangen oder auch kein Patent, das jetzt für 20 verschiedene auf dem Globus verstreute Staaten gibt, sondern das ist zum größten Teil schon national. Da gibt es so gewisse Regeln und gewisse Verträge, dass zum Beispiel für Europa es da eine Ausnahme gibt, aber das muss man zunächst mal sagen. Naja, wo will man das anmelden? Aber ich hake da gleich mal ein. Was heißt das denn, wenn das national ist? Also wenn ich jetzt ein deutsches Patent habe, darf dann eine Firma in Frankreich meine Maschine bauen, aber nur außerhalb Deutschlands verkaufen? Oder dürfen die dann auch nach Deutschland verkaufen? Oder wie? Was ist die Konsequenz davon? Das Patent hat dann eine Schutzfunktion, die national beschränkt ist. Das heißt, muss man ganz grob zu sagen, die geschäftlichen Unternehmungen des Franzosen müssen irgendeinen Berührungspunkt nach Deutschland haben. Zum Beispiel, es darf nicht nach Deutschland verkauft werden. Es darf nicht in Deutschland gebaut werden. Wenn es jetzt allerdings in Frankreich gebaut wird und nach Indien verkauft wird und niemals irgendwas in Deutschland passiert, dann ist das vollständig in Ordnung. Okay. Mhm. Und ich kann als, um bei dem Beispiel zu bleiben, als Deutscher in Frankreich oder in Amerika ein Patent für die dortige Region beantragen. Also ich muss nicht, okay. Mhm. Das heißt aber im dümmsten Fall, wenn ich was weltweit patentieren lassen will, muss ich durch 192 Länder oder wie viel auch immer es gerade gibt, reisen und das überall oder zumindest da, wo ich es für relevant halte, separat beantragen. Genau, also man muss ja zum Glück nicht überall hinreisen. Ja, okay, ja, und, klar. Es ist natürlich auch eine begrenzte Anzahl, die dann wirtschaftlich interessant ist, aber das ist schon ein wichtiger Punkt von der Patentierungsstrategie, dass man sich überlegt, welche nationalen oder regionalen, nenne ich es mal, Schutzrechte braucht man denn, um auch effektiven Patentschutz zu haben und welche braucht man nicht. Und das ist was man sich dann am Anfang überlegt und was sich die Anmelder auch sehr genau überlegen. Gut, man hat dann jetzt zum Beispiel gesagt, ich verkaufe nur in Deutschland meinen Schuhlöffel und den möchte ich gerne patentieren lassen. Dann kann man eine entsprechende Anmeldung erstellen und die dem deutschen Patentamt zur Prüfung zusenden, zuschicken. Und das ist so der erste Teil. Wenn das Amt die Anmeldung bekommen hat, dann prüft es zum Beispiel diese ganzen Voraussetzungen, die wir vorhin besprochen haben, um noch einige mehr, um zu überlegen, ob dieser Antrag patentfähig ist. Da kann es dann so eine Art Zwiegespräch mit dem Anmelder geben. Unter anderem kann da auch ein Patentanwalt ins Spiel kommen, wo dann der Prüfer am Amt sagt, naja, du hast jetzt gesagt, du hast eine organische Solarzelle erfunden. Das ist aber nicht ganz richtig. Die gibt es schon seit 1980. Dann kann man dazu Stellung nehmen und sagen, naja gut, ich schränke das mal etwas ein. Ich habe nicht eine organische Solarzelle erfunden, sondern ich habe eine organische Solarzelle erfunden, die ein gewisses Polymer benutzt. Mhm. Schickt das zum Amt zurück, in dem entsprechend geänderten Antrag, also eine geänderte Patentanmeldung. Da kann der Prüfer dann drauf gucken und sagen, ja, das stimmt. Das ist ein neues Polymer und das ist auch eine ganz andere Klasse als die bisher verwendet werden. Ich sehe auch, du hast da Messungen gemacht und das ist eine hocheffiziente Solarzelle, dafür kriegst du ein Patent. Damit endet dann der erste Teil des Prozesses und man bekommt ein Patent für Deutschland erteilt. Ab dem Zeitpunkt kann man dann auch anfangen, damit Dritten zu untersagen, das zu verwenden. Angeschlossen an die Patenterteilung gibt es dann auch in Deutschland und Europa so eine Möglichkeit, für jeden Dritten Einspruch einzulegen. Das heißt zu sagen, nee, das stimmt nicht. Der Prüfer hat hier die Patentierungsvoraussetzungen nicht richtig geprüft. Zum Beispiel gibt es das ja schon im Journal-Artikel von 1988, ja, wo genau das Polymer vorgeschlagen wird für eine organische Solarzelle. Und dann geht das durch diesen Prozess durch, wird unter Umständen widerrufen oder geändert, aufrechterhalten oder aufrechterhalten. Und ab dann geht es weiter und kann unter Umständen in seinem weiteren Leben verwendet werden, um eben Lizenzgebühren zu bekommen oder auch Dritten zu verbieten. Das kann dann auch im Gerichtsverfahren passieren, eine patentgemäße Lehre zu benutzen. Also wenn ich dann meinen Konkurrenten sehe, der auf der Messe ausstellt, seine neue Polymer-Solarzelle, die genau dieses Polymer verwendet, kann ich den mit Mitteln der ordentlichen Gerichtsbarkeit auf den Pelz rücken und ihm unter Umständen dann gerichtlich betitelt verbieten, das weiterzumachen. Auch Schadenersatz einsammeln und so weiter. Also so mal ganz grob der Lebenszyklus eines Patents und dann maximal nach 20 Jahren in Deutschland ist die Patentlaufzeit zu Ende und wie wir auch schon besprochen haben, kann danach jeder die Lehre benutzen, beziehungsweise schon vorher, wenn ich mich entscheide, keine Jahresgebühren zu zahlen. Das ist auch so ein weiterer Aspekt, das Patent kostet jedes Jahr Jahresgebühren und die steigen auch relativ stark an und die Idee dahinter ist, dass Patentinhaber dazu motiviert werden sollen, leeren Patente, die sie nicht mehr benutzen oder die sie wirtschaftlich nicht interessant finden, aufzugeben, sodass unter Umständen ein Dritter schon früher sagen kann, aber ich finde das ganz nett mit diesem Polymer und ich habe da noch eine Idee, wie wir das gut machen können, und dann unter Umständen schon vor Ablauf der Patentlaufzeit der 20 Jahre sagen, ich darf das jetzt frei benutzen. Mhm. Lass es uns auch mal noch ein bisschen konkreter machen. Also ich arbeite ja in der Entwicklung. Meine Erfahrung ist, dass viele Firmen für diese Antragstellung an das Patentamt dann eben einen Patentanwalt oder eine Patentanwaltskanzlei mit hinzuziehen. Das wäre so die eine Frage, so wie viele Patente werden denn direkt beim Patentamt eingereicht vom Erfinder? Und wie viel gehen über eine zusätzliche Stelle? Beziehungsweise, was ist eigentlich überhaupt die Rolle vom Patentanwalt? Das gehört ja dazu. Ja. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie lang dauert so ein Verfahren und was kostet das? Gut. Also die Rolle des Patentanwalts ist die eines Vertreters des Erfinders oder Anmelders. Das heißt, das wird immer noch direkt beim Amt angemeldet, aber der Patentanwalt unterstützt den Erfinder-Anmelder dabei, zum einen die Patentanmeldung vernünftig auszuarbeiten und dann zum anderen in dem, was ich da so eben ein bisschen salopp Zwiesprache mit dem Amt dazu zu verhelfen, dass da das bestmögliche Patent rauskommt. Mhm. Und im Prinzip braucht man das nicht. Also ein Erfinder könnte auch selbst den Antrag ans Patentamt schicken. Es ist kein Vertreterzwang, zumindest keiner, der in Deutschland oder Europa wohnt. Bei Ausländern ist es ein bisschen anders. Aber jemand aus Stuttgart könnte jetzt sagen, ich schreibe meine Patentanmeldung, schicke die ans deutsche Amt, zahle die Gebühren und dann passiert das alles ohne einen Patentanwalt. Das Problem dabei ist natürlich, es kam jetzt vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle schon raus, obwohl ich versucht habe, nicht so viel Jargon zu verwenden, das ist nicht so einfaches Gebiet, wo man auch als Laie relativ viele Fehler machen kann. Sprich, auch eine ganz tolle Erfindung kann unter Umständen zu einem absolut wertlosen Patent werden, wenn man eine der zahllosen Fallen, die sich da aufstellt, nicht sieht, da reintappt. Und deswegen machen es meines Erachtens, gut, ich bin Patentanwalt, von daher muss ich nicht anders sagen, die meisten auch zu Recht, dass sie sich einen Patentanwalt zuziehen, wobei gerade bei großen Firmen das unter Umständen auch eine Inhouse-Abteilung sein kann. Klar. Also, aber in gewisser Weise Professionals, und das ist, denke ich, nicht anders als in vielen anderen Gebieten auch, wo man dann sagt, naja gut, man kann ein Haus auch selbst bauen, mit allem drum und dran. Es gibt viele Leute, die das können, aber das ist nicht so ganz einfach. Und wenn ich dann sage, naja, mir sind die ganzen Handwerker zu teuer, ich mache das alles selbst wenn ich es dürfte, was ja bei manchen Dingen dann nicht der Fall ist, ist das schwierig. Und genauso ist es im Patentrecht auch. Und das hat man jetzt vielleicht hier und da schon mal rausgehört. Da haben sich natürlich gewisse Figuren entwickelt. Es gibt Rechtsprechung von allen möglichen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man einfach ein Patent so schreiben kann wie ein Forschungsbericht oder ein Quartalsbericht oder ein Paper. Und daher machen das viele. Und die Art, wie der Patentanwalt dann eingebunden ist, kann dann natürlich schon unterschiedlich sein. Aber im Prinzip ist das der Grund, dass man, wie in vielen anderen Gebieten halt auch, niemanden dazwischen hat, der aufgrund der Komplexität des Systems und den Eigenheiten des Systems den Laien dabei unterstützt, dass er da das Bestmögliche rauskriegt. Mhm. Also das ist die Frage zum Patentanwalt. Und nochmal ein bisschen allgemeiner gesagt, das haben wir gar nicht besprochen, ist aber auch, glaube ich, nicht so ganz uninteressant, was der Patentanwalt so allgemein macht. Und das ist jetzt, haben wir im Rahmen der Patentanmeldung besprochen, aber wie wir schon auch andiskutiert haben, kann ein Patent auch gegen einen verwendet werden. Man kann mit Patenten konfrontiert werden. Man kann das Streben haben, Patente zu vernichten, die einen stören. Und all das ist was, wo ein Patentanwalt unterstützt. Das heißt, ein Patentanwalt ist eine Art Spezialanwalt, der einen in Fragen des Patentrechts berät und dann auch vor den entsprechenden Ämtern und Gerichten vertritt. So wie jetzt zum Beispiel ein Steueranwalt, wenn man dann unglücklicherweise einen braucht, einen dann eben vertritt, wenn es Probleme gibt in Steuerfragen oder auch unterstützt, wie man vielleicht weniger Steuern zahlen kann, natürlich auf legaler Weise. Das ist also auch im Anmeldeprozess nicht anders. Im Prinzip braucht man den nicht. Das ist nicht gesetzlich geregelt, dass man einen nehmen muss. Aber es ist ein komplexes Gebiet und es empfiehlt sich daher schon, wenn man nicht selbst die entsprechenden Fähigkeiten hat, was halt viele auch Entwickler nicht haben. Ja. Und es nicht nur nicht haben, sondern es interessiert sie ja oft nicht. Ne? Also es ist ja, man hat ja dann oft auch nicht unbedingt ausgeprägt Lust, sich damit zu beschäftigen. Und wenn dann eben jemand mitmacht, der das als sein persönliches Ziel sieht, ne? Das ist einfach auch eine Motivationsfrage. Genau, das ist so ähnlich wie bei der Steuer ja auch, wo ich auch sage, das könnte vielleicht auch jeder machen, aber ob man dann nicht lieber seine Zeit anders verwendet oder die meisten Leute, das ist die Frage. Genau, das war die erste Frage, wie der Patentanwalt ins Spiel kommt und was er macht. Mhm. Dann hattest du noch zur Dauer gefragt. Ja. Das ist stark unterschiedlich, aber man rechnet schon in Jahren. Mhm. Also, wenn man gerade das deutsche Patentamt annimmt oder das europäische Patentamt, dass man ein Patent innerhalb von einem oder zwei Jahren nach Antrag kriegt, ist schon eher selten. Und wenn es dann komplexer wird, also dass die Patentfähigkeit zum Beispiel von dem ursprünglichen Antrag zweifelhaft ist oder zumindest vom Prüfer in Zweifel gezogen wird, kann das schon leicht mal 5, 6, 7, 8 Jahre dauern. Und ich habe die Durchschnittslaufzeiten jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube zum Beispiel beim europäischen Patentamt ist man durchschnittlich schon bei 6 Jahren dabei. Also das ist ein relativ langwieriges Unterfangen. Ja, und während diesem Zeitraum kann aber die Konkurrenz einsehen, was schon beantragt wurde, richtig? Ja, das ist auch geregelt. Patentanmeldungen allgemein werden nach 18 Monaten offengelegt in Deutschland und in Europa. Das heißt, es kann sein, dass ich den Patentschutz noch nicht bekommen habe, weil das Patent noch in Arbeit beim Amt ist. Aber trotzdem kann zwischen den 18 Monaten und den durchschnittlich 6 Jahren, okay, das war jetzt Deutschland versus Europa, kann die Konkurrenz schon sehen, was Sache ist. Genau. Schon ein Risiko. Ja, und die Ämter bemühen sich auch, die Laufzeiten zu verringern. Aber der ganze Prozess ist immer komplizierter geworden. Das Recherchieren wird komplizierter. Also da sind die Erfolge nicht so wirklich groß. Ja. Und ich mache auch einiges in anderen Jurisdiktionen, Asien und USA. Und muss sagen, da, wo die Prozesse sehr kurz sind, leidet die Qualität auch meistens ziemlich. Also das ist nicht so eine ganz leichte Aufgabe zu sagen, dass ich auf der einen Seite die Patente sehr sorgfältig prüfe, um zu verhindern, dass zum Beispiel jetzt auch eine große Anzahl von nicht patentwürdigen Sachen patentiert wird und auf der anderen Seite es schnell mache. Ja. Kurze Zwischenfrage, also zumindest das deutsche Patentamt ist ein richtiges Amt, oder? Also das ist eine staatliche Stelle. Genau, das ist aber immer so, also das ist auch in anderen, ich meine, das europäische Patentamt ist ein bisschen eine Sondergeschichte, weil es eben eine überstaatliche Organisation ist, aber im Allgemeinen ist die Patenterteilung ein hoheitlicher Akt, ein Verwaltungsakt. Das heißt, es sind, wo man auch hingeht, staatliche Stellen. Mhm. Okay. Die Kosten hatte Nora, glaube ich, auch noch angesprochen. Genau, das war das Letzte, die Kosten. Das ist auch stark unterschiedlich, zum Beispiel auch gerade vom deutschen oder im europäischen Patentamt. Im europäischen Patentamt, da fallen schon einige tausend Euro an Amtsgebühren an, um überhaupt das Ganze anzumelden und zu recherchieren. Beim deutschen Amt ist das eher im Bereich einiger hundert Euro. Und was dann halt natürlich noch unter Umständen entscheidend dazu kommt, ist die Kosten des Patentanwalts. Und das hängt dann stark davon ab, was man ausgeben will. Aber ich würde auch sagen, für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung ist es schwierig, denke ich, jemanden zu finden, der das für deutlich unter 2.000 Euro macht und dann können das noch einige tausend Euro mehr sein. Und je nachdem, was man dann genau will, also wenn ich zum Beispiel dieses schon viel besprochene neue Blockbuster-Wirkstoffpatent habe, mag es durchaus sein, dass so eine Patentanmeldung 100.000 Euro kostet. Wobei, das ist jetzt ein Extremfall. Aber das sind dann aber noch nicht diese Jahresgebühren. Nee, genau. Und das kommt dann noch dazu. Die Jahresgebühren, die fangen auch relativ moderat an. In den ersten 10 Jahren oder 8 Jahren sind es dann wenige hundert Euro oder einige hundert Euro und steigt dann beim europäischen Amt schneller steil an, beim deutschen Amt weniger schnell an. Wir können dann aber auch in den zweiten Hälfte der Patentlaufzeit über 1000 Euro sein. Also das ist auch nicht so unerheblich. Und sind diese Gebühren irgendwie abhängig von dem erwarteten oder tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg, der mit dem Patent erfüllt wird oder erzielt wird? Nein, das ist vollkommen unabhängig. Das ist pro Patent. Also ob das jetzt einen lächerlich engen Schutzbereich hat oder, wie gesagt, einen Milliardenmarkt absichert, ist vollkommen unerheblich. Finde ich jetzt erstaunlich. Also weil eigentlich würde man ja denken, dass je größer der damit erzielbare wirtschaftliche Erfolg ist, desto mehr, ich sag's mal böse, kann der Staat sich da wieder zurückholen, weil ja der Patentinhaber bereit ist, das trotzdem zu zahlen, weil er ja eben wirtschaftlichen Erfolg hat. Na gut, aber auf der einen Seite wäre natürlich die Frage, ob man aus den Gründen sowas zu Gesetz macht, was ich ein bisschen zweifelhaft finde. Und der praktische Aspekt ist natürlich auch, wer soll das berechnen? Klar, und, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Will ich wirklich bei jedem Patent einzeln berechnen, was es denn wert ist? Ja. Das kriegen noch nicht mal die Firmen hin, die es verwenden. Ja. Also von daher, glaube ich, ist es von der Gerechtigkeitserwägung nicht unbedingt notwendig oder sogar fragwürdig und aus den praktischen Gesichtspunkten, glaube ich, auch nicht machbar. Ja. Also das ist unabhängig davon, man kann ein vollkommen unnützes Patent haben und zahlt im 20. Jahr genauso viel Jahresgebühren wie der große Pharma-Riese für sein Blockbuster-Medikament-Patent. Mhm. Du hattest vorhin gesagt, dass wenn das Patent erteilt wird, dass es dann veröffentlicht wird. Gibt es da so eine Art Patentamtsschrift, wo das Patentamt regelmäßig verkündet, was jetzt wieder genehmigt wurde? Genau, das ist inzwischen natürlich alles elektronisch, aber sowas gibt es einmal pro Woche, gibt es vom Deutschen Europäischen Amt eine elektronische Bulletin, wo die neu erteilten Patente und auch die neu veröffentlichten, das passiert ja meistens vorher, Patente drin vorkommen. Wir haben auch alles online recherchierbar, also die haben das europäische Patent mehr, das deutsche Patent weniger. Relativ gute Suchtools von Google Patents gibt es inzwischen auch was ziemlich gut ist. Also das ist relativ unproblematisch rauszufinden, was erteilt wurde. Die sind auch Volltext suchbar da überall drin. Das machen alle großen Ämter in der einen oder anderen Art. Wir haben zu dem Thema noch eine konkrete Hörerfrage. Und zwar gibt es da wohl irgendwelche A0 und A1 Stati der Veröffentlichung. Und Hörer meinte, es hat ihm noch niemand geschafft, so zu erklären, dass er es versteht, was diese A0 und A1 Status, und gibt vielleicht noch weitere A's, bedeuten können. Willst du es mal probieren? Ja, es ist ein relativ technischer Teil. Es gibt, wie gesagt, eine Veröffentlichung der Patentanmeldung und dann gegebenenfalls eine Veröffentlichung des erteilten Patents. Und diese verschiedenen Veröffentlichungen haben verschiedene Schriftarten-Codes. Also zum einen gibt es zum Beispiel A- und B-Schriften für Anmeldung und B für Patente. Die Nummer dahinter sagt dann nochmal aus, wie konkret veröffentlicht wurde. Zum Beispiel kann es sein, dass es die Patentanmeldung direkt zusammen mit dem Recherchebericht, also wo der Prüfer Schriften oder Veröffentlichungen recherchiert veröffentlicht wird, dann hat es einen anderen Schriftencode, also das ist dann ein anderer A-Code, als wenn die Patentanmeldung allein veröffentlicht wurde. Dann gibt es die Möglichkeit, Patentanmeldung zu korrigieren. Das wird dann unter Umständen auch nochmal neu veröffentlicht, hat einen anderen Schriftartencode, wo ich jetzt zum Beispiel gerade drüber gesprochen habe, wenn ein Patent durch einen Einspruch gegangen wird, verändert wurde und nochmal veröffentlicht wird, gibt es dann auch nochmal eine neue Veröffentlichung. Das ist einfach das alles hinter diesen A- und B- Codes. Man kann das dann genau angucken, aber man muss eigentlich schon genau wissen, wie das Verfahren abläuft, dass man dann weiß, was das jetzt bedeutet. Also, wenn man so will, sind es Formblätter. Also das Gegenteil. Also es gibt halt jede Art der Veröffentlichung in dem gesamten Lebenszyklus hat halt irgendeinen Code. Und das genau, sind halt hat diese, Code und, genau. Da, und damit wird eben die Veröffentlichungsnummer zum Beispiel immer gleich. Und an diesem Code kann man dann sagen, aha, das ist eine Patentanmeldung, die wurde ohne Recherchebericht veröffentlicht oder aha, hier wurde nochmal was korrigiert. Ja. Ist eigentlich was jetzt für den Allgemeingebrauch und auch für den interessierten Laien nicht so spannend ist, weil, wie gesagt, sich da durch diese ganzen Verfahren durchzuhangeln, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand hobbymäßig macht, der das nicht professionell braucht. Ja. Du hattest vorhin von Fallen im Antrag geredet, weswegen man gegebenenfalls einen Patentanwalt zu Hilfe nehmen möchte. Kannst du vielleicht 2, 3 Beispiele dafür nennen und damit im Zusammenhang, was steht denn überhaupt in so einem Antrag drin, außer natürlich offensichtlich der technischen Lehre, die beschreibt, was das Patent dann hoffentlich umsetzt? Genau, die Anträge sind eigentlich recht standardisiert, und zwar enthält eine Patentanmeldung eine sogenannte Beschreibung, die Ansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen. Die Beschreibung und Ansprüche sind Pflicht. In den Ansprüchen wird das Schutzbegehren definiert. Das heißt, da sagt man hierarchisch geordnet, naja, zum einen möchte ich mit dem Patent geschützt haben die Solarzelle mit dem Polymer. Dann unter anderem möchte ich auch geschützt haben die Solarzelle mit dem Polymer und Goldelektroden und so weiter. Das heißt, da wird konkret gesagt, was will ich geschützt haben. Die Beschreibung gibt den ganzen Hintergrund und auch die Informationen zu, was wir vorhin gesagt haben, wie man es macht. Das heißt, da würde ich dann anfangen und vielleicht sagen, naja, es waren bisher bekannt, Solarzellen der und der Art. Jetzt kommt meine Erfindung und die ist das. Und dann beschreibe ich da noch Details, sag, wenn ihr dieses Polymer anrühren wollt, müsst ihr darauf achten und all dieses. Das heißt, diese beiden Dinge müssen da sein, mehr oder weniger kurz. Und dann kann ich noch, wenn es hilfreich ist, Zeichnungen dazu machen, was vielleicht bei einer Polymer-Anmeldung nicht so unbedingt notwendig ist. Aber wenn ich einen komplexeren technischen Gegenstand habe, kann das durchaus sinnvoll sein. Und das bildet die Patentanmeldung. Und wie gesagt, auch das ist in verschiedenen Ländern teilweise etwas unterschiedlich. Wie das dann konkret aussieht, ist unterschiedlich. Das europäische Patent zum Beispiel möchte sehr gerne, dass die Anmelder auf den Stand der Technik eingehen und dann die Effekte der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik ausführen. Das mögen Amerikaner überhaupt nicht, weil es unter Umständen in Verfahren negative Auswirkungen hat. Aber das sind so kleine Nuancen. Also jedes Patent, das man sich in die Hand nimmt, wird einen ähnlichen Aufbau haben. Man wird da irgendwo die Ansprüche finden, das Schutzbegehren definieren, eine Beschreibung, die das Ganze nochmal detailliert darlegt, auch den Stand der Technik darlegt, auch Details zu experimentellen Daten darlegt und gegebenenfalls Zeichnungen. Wenn da jetzt keine Fragen mehr zu sind, dann könnte ich direkt mal auf eine Falle eingehen. Ja, genau. Weil der Laie liest sich, wenn er überhaupt gerne Patentanmeldung liest, gerne die Beschreibung durch. Weil das noch am ehesten das ist, was man so am Stück lesen kann, ohne dass einem diese Patentanwaltssprache zu sehr auf den Magen schlägt. Die Beschreibung hat jetzt aber zum Beispiel für den Schutzbereich unter Umständen nur sekundäre Bedeutung, weil, wie ich schon gesagt habe, das Schutzbegehren ja in den Patentansprüchen definiert wird. Und das ist zum Beispiel ein ganz klassischer Fehler, der bei Patentanmeldungen, die von, jetzt mal sagen, interessierten Laien oder Laien geschrieben wird, dass die zwar ganz toll das Ganze darlegen, aber die Patentansprüche einfach Schrott sind und keinerlei Schutz gewähren. Also sprich, Beispiel, nicht explizit genug listen, was man jetzt wirklich geschützt haben will, oder was? Naja, oder zu explizit. Also das ist zum Beispiel auch was, was bei Wissenschaftlern oder vielleicht auch bei Ingenieuren sehr verbreitet ist, dass man dann ganz genau sein will und alles darlegen. Wenn man das aber in den höchstrangigen Patentanspruch reinpackt, dann sind das alles Einschränkungen. Und dann hat man auf einmal eine genaue Beschreibung seiner konkreten Ausgestaltung als Schutzbereich und jede kleine Änderung führt einen schon raus. Also das sind zum Beispiel so zwei klassische Dinge, dass man nicht sich stark genug auf die Patentansprüche konzentriert oder zu sehr beschreiben und verständlich beschreiben will und nicht im Sinn hat, dass man eigentlich ja einen möglichst breiten Schutzbereich haben will und unter Umständen gerade nicht den anderen nur informieren will, was man denn Tolles gemacht hat. Und dann gibt es noch beliebig andere Sachen, wo man dann halt zum Beispiel gewisse Formulierungen von Gerichten oder auch von Ämtern in gewisser Weise verstanden werden, die nicht unbedingt deckungsgleich sind mit der Art, wie das Wort oder der Begriff in der Allgemeinsprache oder in der Fachsprache benutzt wird und wo man sich dann auch Beine stellen kann und so weiter und so fort. Nenn mal ein Beispiel, nur dass das alles illustriert ist. Ja, zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel ist der Unterschied zwischen bestehen aus und beinhalten umfassen. Wo im Patentrecht bestehen aus heißt, das Ding hat genau die Teile, wogegen umfassen und beinhalten offen ist. Das heißt, es hat die Teile, kann noch mehr Teile haben. Wo ich jetzt im allgemeinsprachigen Gebrauch nicht unbedingt sagen würde, dass dieser Unterschied wirklich da ist zwischen den verschiedenen Begriffen. Und das kann natürlich eine ganz große Rolle spielen, weil wenn ich einen Motor definiere, der besteht aus ABC, im Vergleich zu einem Motor, der ABC hat und noch alles andere haben kann, kann das, wie man sich leicht vorstellen kann, dann für den Schutzbereich relativ interessant und relativ spannend sein. Und das ist so ein plakatives Beispiel, aber solche Sachen gibt es ohne Ende. Auch wir haben über diese Ausführbarkeit gesprochen, das heißt, dass man sagen muss, wie man es macht. Und auch da gibt es natürlich Rechtsprechung, Regeln, was man schreiben muss, was man nicht schreiben muss. Und wenn man die nicht kennt, fällt man da schnell rein. Und im Erteilungsprozess, das heißt, nachdem man das dem Patentamt gegeben hat, kann man auch viel falsch machen, wo man dann auch eine perfekt patentfähige Lehre so verhunzt, dass das Patent am Ende gar nichts mehr wert ist. Also, okay. Erinnere mich so ein klein bisschen an diese Arbeitszeugnisse, wo auch in einer von beiden Seiten hoffentlich gleich verstandenen Sprache irgendwas geschrieben wird, was aber der Normalmensch völlig anders versteht. Genau, das ist so ein bisschen ein gar nicht so schlechtes Beispiel, wo man sagt, da ist es relativ trivial, aber es ist eben auch so, dass eine gewisse Gruppe von Profis, jetzt hier Human Resource Leute, da eben was entwickelt hat, vielleicht auch vom gesetzlichen Hintergrund, was dann irgendwann nicht mehr verständlich ist für einen Normalmenschen. Und im Patentrecht ist das Ganze nochmal x-mal potenziert, weil es ja doch ein komplexeres Gebiet ist. Ja. Und genau das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wenn man jetzt mal denkt, ich schreibe jetzt meinem Mitarbeiter selbst ein Arbeitszeugnis, habe noch nie was von Arbeitszeugnissen gehört und glaubt dann, dass man eins schreiben kann, was nicht vor irgendeinem Gericht einem ins Gesicht geschmissen wird oder sonstige Probleme hat. Ja. Das ist vielleicht so etwas Ähnliches, wie wenn man sagt, ich schreibe jetzt mal selbst eine Patentanmeldung und glaube, dass die mir dann sehr viel bringt. Ja. Ich spiele jetzt mal so ein bisschen Advocatus Diaboli und argumentiere mal gegen das aktuelle Patentsystem, soweit ich das in meiner Planlosigkeit kann. Du hast gerade schon gesagt, es gibt vielleicht so die Idee, dass man ein Patent möglichst allgemein formuliert, damit man einen möglichst breiten Bereich abdeckt. Das ist natürlich möglicherweise im Sinne des Inhabers, aber natürlich ist nicht unbedingt im Sinne der rechtlichen Gesellschaft. Und es führt zu so, ich sag's mal, Laberpatenten, wo dann irgendwie eine Vorrichtung zur Erlangung von Vorteilen, bla, du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede. Ist das ein Problem? Wie verhindert man das, dass man auf der einen Seite breit ist, aber dann nicht bedingungslos oder unkonkret rumschwafelt? Gut, also jetzt mal von der patentanwaltlichen Sicht würde ich sagen, ist der Ansatz folgendes, dass ein Patent nie nur eine Ebene hat. Das heißt, man sagt nie, ich will eine Vorrichtung zum Durchführen von Ferngesprächen, Punkt. Sondern das kann man mal versuchen, wenn man wirklich denkt, dass das ein neuer Aspekt ist. Aber man wird dann darunter weitere Ebenen einziehen und sagen, ja gut, ich werde halt immer konkreter, dann bringe ich das noch rein, dann bringe ich jenes noch rein. Genauso wie bei dieser Polymer-Solarzelle, bei dem Beispiel, der hat mir wahrscheinlich auf den Tisch gelegt, ein konkretes Produkt oder ein Prototyp, wo alles dran und fertig war. Und dann ist die Aufgabe des Patentanwalts, daraus zu abstrahieren, was eben die möglichst breite und abstrakte Lehre zum technischen Handeln ist, die noch patentfähig ist. Okay. Natürlich lässt man dann aber nicht das ganze andere fallen, sondern man packt das so pyramidenmäßig drunter, dass man sagen kann, naja gut, selbst wenn ich mich da ein bisschen weit vorgewagt habe, kann ich dann immer noch hier konkreter werden und da konkreter werden und da noch was dazu packen und hier noch was dazu packen. Also das ist die Patentarbeit. Warte mal ganz kurz, das heißt, das Patentamt nimmt dir dann beispielsweise die zwei allgemeinsten weg? Weil sie sagt, aber die konkreteren bleiben sozusagen bestehen. Genau. Okay. Das ist ein ganz, ganz typischer Fall, dass man sich eben da so ein bisschen zu weit vorgewagt hat. Ja. Und das ist auch gar nicht mal unbedingt negativ, sondern eigentlich meistens ein Zeichen von ganz guter patentanwaltlicher Arbeit, dass man da dann vielleicht nicht das Maximum kriegt sofort, sondern sich etwas einschränken muss, aber dann immer noch einen schönen Schutzbereich hat, denn wenn man sofort das bekommt, was man will, kann es halt auch sein, dass man vielleicht hätte mehr bekommen können. Das ist die patentanwaltliche Sicht. Jetzt von den Ämtern mit den Laberpatenten und den breiten Patenten. Da ist meines Erachtens nicht viel anders möglich, als dass man sorgfältig prüft. Und wir haben ja schon vorhin gesprochen über die Neuheit. Das ist ein bisschen schwierig, weil neue Dinge kann man schnell machen. Aber wo es da meines Erachtens zentral drauf ankommt, das ist das, was zum Beispiel erfinderische Tätigkeit hat. Das heißt der Kniff oder der Clou an dem Patent. Erfindungshöhe ist, glaube ich, da auch ein Wort, oder? Genau, das gibt es auch in anderen Zusammenhang. Und das ist natürlich was, was in gewisser Weise angepasst werden kann. Und wo man dann schon sagen kann, naja, ich bin jetzt der Meinung, da fallen zu viele Patente hinten raus. Und das ist doch jetzt alles, was jedem einigermaßen klar denkenden Mensch sofort einfällt, wenn er über das Problem nachdenkt. Da muss ich halt an dieser Stellschraube drehen und sagen, und das wird auch gemacht, wir müssen diese erfindende Tätigkeit wieder etwas strenger oder etwas strenger anwenden. Ja. Und das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, wo gedreht werden kann und wo man dann eben verhindert, dass jetzt zum Beispiel jeder kleine Schritt dann vom neuen Patent abgedeckt wird und es dann im Ende dazu führt, dass es so eine Art Dickicht gibt, wo dann keiner mehr irgendwas tun kann, ohne befürchten zu müssen, dass man da gleich 27 Patente verletzt. Ja. Aber das ist auch ein nachgelagerter Punkt und wie gesagt, wenn sowas dann eben einfach nicht mehr neu ist, dann ist die Sache halt auch ganz einfach. Da muss man eben nur die neuheitsschädliches Dokument, die neuheitsschädliche Offenbarung finden, was wir vorhin gesprochen haben, auch nicht immer ganz einfach ist. Ich meine, es gibt ja schon auch Patente, wo man echt sagen muss, wie kommt es dazu? Ja, also Amazons One-Click-Patent zum Beispiel oder irgendwie letzten Monat oder vor einer nicht allzu langen Zeit hatte die Electronic Frontier Foundation irgendwie the stupid patent of the month oder irgend sowas, wo patentiert wurde, dass man während der, also nachdem ein irgendwie Paketdienst schon losgefahren ist und irgendwie irgendwas ausliefert, irgendwelche Lieferungen verteilt, dass man denen dann per SMS eine neue Menge mitteilt. Also was ich, Kunde will jetzt 5 Kartoffeln und keine 3 mehr und das wurde tatsächlich patentiert. Es gibt ja auch Beispiele, wo, also auch ein höherer Hinweis, wo es Patente gibt, die auf im Endeffekt auf ein Perpetuum mobile rauslaufen. Also da muss man sich ja schon fragen, hat da überhaupt irgendjemand hingeguckt? Wie kommt es zu sowas? Ich meine, man kann immer sagen, der Prüfer auf dem Amt hat halt geschlampt. Kann man immer sagen. Aber gibt es da nicht irgendwie ein systematisches Problem? Gut, also das sind jetzt ein paar verschiedene Sachen. Also diese Perpetuum mobile Patente, die sind immer lustig. Aber da würde ich mal ganz klar sagen, das sind halt Ausrutscher und man muss sich da halt auch vor Augen halten. Ich glaube, das deutsche Patentamt erteilt 70.000 Patente im Jahr, das europäische eher mehr, das amerikanische, ich meine, einige 100.000. Ja klar, die haben ja auch jede Menge Unsinn da drin, klar. Ich meine, die patentieren also, ja alles. Ja gut, das sind aber jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also die eine Sache ist, ob man anekdotisch Blödsinn findet, wo ich sagen würde, wenn man in Hunderttausenden rechnet, wird man kein System der Welt aufsetzen können. Okay. Das so fehlerfrei arbeitet, dass da gar nichts Schwachsinniges rauskommt. Und gerade wenn man halt dann danach sucht, dann findet man, denke ich, schnell was. Einverstanden. Das ist so der eine Punkt. Die Perpetuum mobile Geschichten fallen da, denke ich, relativ klar drunter. Ein Perpetuum mobile ist natürlich nicht patentierbar. Die Prüfer beim deutschen Amt und beim europäischen Amt sind eigentlich zum größten Teil technisch sehr fit. Das heißt, das ist irgendwie durchgerutscht und man will ja auch keine 200.000 Amtsgebühren zahlen für jedes Patent. Also von daher ist es genauso wie bei Gerichtsgeschichten auch. So eine absolute Sicherheit gibt's nie und hier und da wägt man halt ab und da kommen dann eben auch Fehlurteile hin und wieder zustande und ich glaube, das ist auch nicht abwendbar. Okay. Ein zweites Ding, was jetzt, denke ich, auch in Europa und Deutschland nicht so problematisch ist, was zum Beispiel gerade in den USA eine gewisse Schwierigkeit ist, was aber auch zum Teil mit vielleicht nicht so gut ausgestatteten Patentämtern zu tun hat, ist, wenn systematisch Dinge erteilt werden, wo man sagt, das ist schon fraglich. Und das ist so was dann häufig unter dem Thema Trivialpatent fällt. Ja. Und das ist das, wo ich aber eben schon drauf abgestellt habe, dass da meines Erachtens die Gegenmaßnahme ist, dass man die Werkzeuge, die das Patentgesetz liefert, ausnutzt und sagt, naja, ich will halt, dass das Patent einen gewissen Pfiff hat und das Nachbestellen oder Verändern einer Bestellmenge mit SMS, wenn es denn neu ist, hat halt keinen gewissen Pfiff. Da muss man aber sagen, dass jetzt das deutsche und das europäische Patentamt sich auf dem Gebiet relativ wenig zu Schulden kommen lassen müssen, weil jetzt bei dem Amazon One-Click-Patent, das ist sehr alt und meines Erachtens ist es aber inzwischen auch sehr tot, also das wurde zurückgenommen. Und viele andere Patente, die es jetzt in den USA gibt und die dafür Erregung gesorgt haben, wurden in Deutschland und Europa nicht erteilt. Ja. Also das Europäische Patentamt und auch das deutsche Patentamt, gerade auf dem Gebiet der computerimplementierten Erfindung, prüft sehr streng und als Patentamt, muss ich sagen, auf vielen Gebieten vielleicht sogar zu streng, gerade wenn man den Maßstab vergleicht mit anderen technischen Gebieten, weil dieses One-Click oder so Sachen, die haben immer den Vorteil, das versteht jetzt jeder, aber es gibt durchaus auch Patente, die vielleicht im etwas abseitigeren technischen Gebiet sind, das nicht jeder benutzt, die auch gleichermaßen trivial sind. Ja. Das heißt, da glaube ich, ist in Deutschland, Europa konkret die Gefahr nicht so hoch. Man kann natürlich insgesamt sagen, ob man der Meinung ist, dass 70.000 oder 80.000 Ideen, technische Lehren pro Jahr wirklich ersonnen werden, die so einen Kniff haben. Aber das ist meines Erachtens auch kein grundsätzliches Problem des Patentsystems, sondern eher was im Rahmen des bestehenden Rechts ganz gut gelöst werden kann, indem man einfach sagt, naja, ich mache den Fachmann halt etwas schlauer und dann sind für den halt doch etwas mehr Sachen naheliegend als vorher und damit reduziere ich die Anzahl der Patente zwangsläufig. Ich meine, gerade in Amerika kriegt man irgendwie so den Eindruck aus meiner Perspektive, die vielleicht auch so ein bisschen Softwarepatentlastig ist, dass erstmal alles genehmigt wird nach einer vielleicht nicht so scharfen Prüfung und dann halt nachher vorm Gericht, vorm Patentgericht oder wie auch immer das genau heißt, dann halt der Inhaber und der Angreifer das halt auskaspern müssen. Aber das kann sich natürlich wiederum nur jemand leisten, der die entsprechende Kohle hat, dann auch vor Gericht zu gehen. Und das führt halt dann dazu, dass es für den, in Anführungszeichen, kleinen Mann oder für die kleine Firma eine Reihe von Patenten gibt, die daran hindern, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und erstmal der nächste Großkonzern kommt, der kann sich dann leisten, dagegen vorzugehen. Das ist ja eigentlich, also wenn du meiner Diagnose zustimmst, wäre das ja sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Gut, da muss man sagen, ist ganz, lustigerweise, in den USA hat es vor etwa anderthalb Jahren ein relativ wegweisendes Urteil gegeben und gerade werden diese Softwarepatente zerschossen, die fallen alle wie die Fliegen. Aber es gab sicherlich beim US-Patentamt eine Phase, wo sehr viel erteilt wurde. Und wie gesagt, der ganze computerimplementierte Bereich ist relativ schwierig, weil die Recherchen da auch sehr schwer sind. Also das ist nicht nur, weil die Prüfer da keine Lust haben oder faul sind, sondern das ist wirklich nicht so leicht, da alles zu finden. Und auch die Fragestellung, was da patentiert werden darf oder was nicht, ist keine so ganz einfache. Das heißt, da wird man vielleicht in Zukunft weniger von hören. In der Tat ist es so, dass diese in Anführungszeichen Trivialpatente, die daraus hervorgehenden Prozesse für einigen Unmut gesorgt haben bei vielen Firmen, wobei man auch sagen muss, das sind häufig Patentportfolios von großen Firmen, also zum Beispiel in Deutschland einer ganz wichtigen Portfolios, die verwertet werden, kommt von einer Stuttgarter Autozuliefererfirma. Also das sind nicht nur immer Dinge, die noch nie dazu angemeldet wurden, um Produkte zu schützen, sondern die sich dann halt in der Laufe der Zeit dazu verkauft wurden, wenn man sagt, man macht da nichts mehr. Und zum Zweiten, was das Besondere da auch ist, ist die hohen Kosten der Prozesse in den USA, was sicherlich da auch eine Rolle spielt, weil man, das ist auch wieder was anderes als in Deutschland, in den USA im Allgemeinen seine Gerichtskosten selbst zahlen muss, die sind sehr hoch. Das heißt, es hat sich zum relativ profitablen Geschäftsmodell entwickelt, mit Patentverletzungsprozessen zu drohen. Ja, Patent Trolls, ne? Und dann von genau die sogenannten Patent Trolls oder Non-Practicing Entities, die durchaus auch unter Umständen renommierte Unternehmen sein können. Von kleineren oder mittleren oder größeren abzukassieren. Das ist zum Beispiel auch was, wo sich in den USA momentan viel Widerstand regt und was in Deutschland zum Beispiel gar nicht so gut funktioniert, was man daran sieht, dass die Zahlen viel niedriger sind, weil zum Beispiel die Gerichtsprozesse viel günstiger sind. Mhm. Also ist natürlich nicht immer noch nicht günstig, ja. Aber da kann man dann schon mal sagen, na gut, da lässt man es mal drauf ankommen. Und man kriegt auch eine Kostenerstattung im gewissen Rahmen. Also wenn man obsiegt, muss die Gegenseite zumindest gewisse gesetzlich geregelte Kosten zahlen. Und da sieht man halt schon, dass es auch da im Patentsystem oder Möglichkeiten gibt, um das abzufedern und um jetzt neben der strengeren Handhabung der Gesetze bei der Erteilung auch danach wirklich eben die Möglichkeit zu geben, sich realistisch gegen so eine Forderung zur Wehr zu setzen und dann vielleicht auch so ein Patent zu Fall zu bringen. Lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen auf eine mehr technische Frage. Mir ist es noch nicht ganz klar mit den Softwarepatenten. Also, dass es da schwierig ist, Nachweise zu führen oder meinetwegen auch Recherchen zu machen, das habe ich verstanden. Grundsätzlich ist doch aber eine Softwarelösung schon vergleichbar mit einer Maschine, die ich erfunden habe, wäre jetzt so meine Sicht. Andererseits wäre die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen irgendeinem Algorithmus, den ich patentieren lassen möchte und irgendeiner mathematischen Geschichte. Also ich nehme an, dass ich mathematische Beweise zum Beispiel nicht patentieren kann. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die Abgrenzung schwierig ist. Genau, das ist ganz richtig. Also Algorithmen und allgemeine Algorithmen und mathematische Beweise, Erkenntnisse, die sind nicht patentierbar, sondern da wird dann immer darauf abgestellt, dass es eine konkrete Lehre zum technischen Handeln ist. Das heißt, ich muss die irgendwie anwenden, um eine technische Problemstellung zu lösen. Und da hast du auch ganz recht, ist es eigentlich nicht so wichtig, ob es jetzt Software oder Hardware ist. Also es hat sich rausentwickelt, dass zum Beispiel mal irgendwann Anfang der 80er, ich glaube, es war sogar ABS, da waren einige der Meinung, naja, das ist doch alles nur in Software, das kann doch nicht patentiert werden. Und das hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass man sagt, na gut, aber im Prinzip, wenn man das Idee des Patentrechts sich anschaut, eigentlich schon, weil ich schaffe es dadurch, dass ein Auto steuerbar bleibt, wenn ich bremse oder sowas. Und das ist natürlich die Lösung von der technischen Aufgabe. Und ob das jetzt durch das Zusammenspiel von Zahnrädern passiert oder einfach nur dadurch, dass ein Stück Silizium ein Steuersignal am Ende ausgibt, das kann nicht wichtig sein und die Verkörperung ist da auch nicht so wichtig. Und deswegen hast du da schon vollständig recht. Da, wo es kritisch wird, ist das Gebiet, wo dann der Computer eigentlich nur noch als eine programmierbare Maschine verwendet wird, die alles machen kann. Stell dir mal vor, du hast zum Beispiel rausgefunden, mit einem gewissen Verfahren kannst du den Kurs einer Aktie besonders gut prognostizieren. Mhm. Das kannst du aufschreiben und es ist unglaublich kompliziert. Das heißt, du wirst es immer auf dem Computer rechnen. Dem Computer gibst du jetzt aber eigentlich nichts weiter als das, was du da aufgeschrieben hast. Und gut, der macht vielleicht das, was er immer macht, um das rechnen zu können. Und da ist dann halt die Grenze überschritten, wo die Ämter oder auch die Gerichte sagen, der Kniff hier hat nichts mit einer Lösung eines technischen Problems zu tun, sondern der Kniff hier ist eine Idee der Finanzmathematik. Aber ich bin kein Freund von Softwarepatenten, also jetzt mal ganz persönlich. Aber um jetzt doch mal eine Lanze dafür zu brechen, ich meine, wenn ich jetzt ein Hersteller bin von Geräten, ja, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren war in den Geräten Zahnräder, vor 20 Jahren war in den Geräten verlötete elektronische Schaltungen und seit 10 Jahren ist in diesem Gerät nur noch ein Mikrochip und die Version, die ich alle 2 Jahre rausbringe, unterscheidet sich nur noch durch Software. Ich löse vielleicht jedes Mal ein neues technisches Problem und ich verkaufe immer ein Kistle, also ein Gerät, das irgendwas tut. Das sollte laut unserer Diskussion bisher problemlos patentierbar sein. Ja, genau. Gut, wenn ich jetzt aber zufällig in einer Domäne arbeite, wo die Geräte an sich keine Rolle spielen, sondern eben finanzmathematisch irgendwas passiert oder ich irgendwie dann müsste ich sozusagen meinen Vorhersagealgorithmus für dein Beispiel mit dem Finanzzeug in irgendein Kistle verpacken und das so tun, wie wenn ich es als Gerät verkaufen würde. Nee, das hilft gerade nicht. Okay. Und das ist ganz klar. Also zum Beispiel, um es auf das ABS-Beispiel zu kommen. Das ABS-Beispiel kann ich patentieren als reines Verfahren, wo Signale verarbeitet werden. Ja. Und die Verkörperung ist vollkommen unwichtig. Ja. Aber ich kann es deshalb patentieren, weil ich sage, naja, am Ende habe ich ein Signal, das ich an eine wie auch immer geartete Bremse anlegen kann. Und dann erzeugt es den Effekt, dass ich ausweichen kann, während ich bremse. Aber guck mal, die Tatsache ist doch, dass unsere Welt heute immer virtueller wird. Und das, was man früher hat man mit Dingen Geld verdient, die die wirkliche Welt beeinflusst haben. Stichwort Signal, Stichwort Bremse, Stichwort technischer Effekt. Und heute ist eben alles virtuell. Und jetzt möchte ich eben Dinge tun und patentieren, die die virtuelle Welt beeinflussen. Und per Definition ist das dann eben nur noch ein Stück Verhalten auf einem Computer. Also wie gesagt, ich plädiere da nicht dafür, aber ich kann den Unterschied nicht feststellen. Also ich baue es mal ein bisschen weiter auf. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, virtuelle Welt beeinflussen. Ich habe zum Beispiel ein gewisses Verfahren, mit dem ich schneller eine Anfrage aus einer Datenbank machen kann. Ja. Das ist, kann ich als Algorithmus aufschreiben und ich kann dir zeigen, bei gewiss strukturierten Datenbanken kann ich in Zehntel der Zeit eine Anfrage machen. Absolut patentfähig, überhaupt kein Problem. Okay. Auch wenn da über Ausgestaltung und über Kästchen und über Geräte nichts drin vorkommt. Okay. Weswegen ich das mit der Finanzmathematik gebracht habe, ist, und da sehe ich schon einen Unterschied, ich bin auch jemand, der jetzt eine allzu strenge Anwendung auf die computerbasierten Erfindungen, wie das EPA und das DPMA macht, sehr kritisch sehe, weil, um mal wieder zum Anfang zurückzukommen, das ist das, was Techniker entwickeln. Und es kann nicht sein, dass das alles nicht technisch ist. Aber dieses Beispiel mit der Vorhersage der Aktienkurse, das macht dir ein Volkswirt. Ja. Und das hat nichts zu tun mit irgendeiner Umsetzung auf dem Computer und auch nichts mit Virtualität. Das kann ich mit Papier und Bleistift machen, wenn ich genug Zeit habe. So. Die Umsetzung auf dem Computer benutzt jetzt zum Beispiel Excel, wie es bekannt ist. Das heißt, da ist auch nichts dabei, was da speziell angepasst ist. Und da, denke ich, ist schon irgendwo was, wo man sagt, auf allen Gebieten der Technik, das ist eben keine Erfindung auf dem Gebiet der Technik, sondern das ist vielleicht eine unglaublich coole Idee eines Volkswirts oder Finanzwissenschaftlers und in der heutigen Welt läuft es halt auf einem Computer. Und das ist, und dann kommt das One-Click wieder ins Spiel, wo ich sagen würde, naja, wenn ich Amazon-Kunde bin, das ist schon sehr edel. Und ich finde es eine coole Sache. Ja. Aber trotzdem ist es halt unter Umständen das, was es cool zu bedienen macht, ist nicht was, was damit zusammenhängt, wie es technisch implementiert ist, sondern was mit was anderem zu tun hat. Also sprich, die Unterscheidung kommt hier nicht davon, ob es ein Softwarepatent ist oder nicht, sondern es kommt von der ganz ursprünglichen Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, die da auf diese technischen, naturwissenschaftlichen Systeme Bezug nimmt. Genau. Da reden wir, also wir reden, wenn wir mit anderen reden, da über den technischen Effekt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt Hardware oder Software ist. Das ist vollkommen egal, sondern es hat was damit zu tun, ob ein technisches Problem gelöst wird. Schneller eine Datenbankzugriff machen, auch Übertragungszeiten, Speicher, weniger speicherintensiv, was zu organisieren, das sind alles technische Effekte, auch wenn unter Umständen das sehr abstrakt ist und alles in Software passiert. Da ist gar kein Problem, aber die Schwierigkeit, und das nochmal, kommt halt da rein, wo ich sage, naja, auf dem Computer läuft heute alles. Eben. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, naja, ich bewege meine Maus und die bewegt irgendwie einen Laserpointer und damit trainiere ich meinen Hund. Und die Erkenntnis, die ich habe, ist, dass gewisse Muster den Hund besonders gut trainieren. Dann hat es aber nichts mit dem technischen System zu tun, wenn es das schon gab. Und das einzig Neue, das ist, wie dieses Muster zustande kommt, was vielleicht eine tierpsychologische Erkenntnis oder ähnliches ist. Ja. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, wenn ich jetzt Bubble Sort erfunden hätte, hätte ich mir das nicht patentieren lassen können. Wenn ich aber irgendwie einen Mechanismus erfunden hätte, um meine Daten möglichst sinnvoll abzulegen und ein Teil dieses Mechanismus wäre Bubble Sort gewesen, dann wäre es irgendwie gegangen. Das ist interessant und das ist auch in der Tat ein ganz gutes Beispiel und ein relativ schwieriges Beispiel, weil das genau den Finger darauf legt, was momentan schwierig ist an der Unterscheidung, was jetzt eine konkrete Lösung einer technischen Aufgabe ist und was nicht. Okay. Weil genau wie du hier sagst, ist es eben der Witz ist nicht darin eigentlich, wie du es anwendest, sondern der Witz ist, wie du es sortierst. Ja. Das ist aber abstrakt von den Daten. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist eine schnelle Fourier-Transformation. Wenn ich das zum ersten Mal mir überlegt habe, ist es eine ziemlich coole Sache, aber ich werde kein Patent darauf kriegen, schnelle Fourier-Transformation. Worauf ich ohne Probleme ein Patent kriegen werde, ist schnelle Fourier-Transformation zur Kompression von Videodaten und so weiter. Das heißt, ich muss den Anwendungsfall irgendwie dazu patentieren. Genau. Und das ist eben genau, und da, das sind die beiden Beispiele auch, wo es halt echt kritisch wird. Mit dem Finanzmathematik finde ich, das ist relativ ein klarer Fall. Das ABS ist relativ ein klarer Fall auf der anderen Seite. Und genau so ein Bubble Search Sort oder Fast Fourier Transformation, auch allgemein Kryptographieverfahren, das ist da, wo es dann eng wird. Weil man schon sagen kann, na gut, das erhöht die Übertragungssicherheit vom technischen System. Aber wodurch wird es erhöht? Durch gewisse Eigenschaften des abstrakten Algorithmus. Und das ist was, wo alle Leute, die mit dem Patentsystem zu tun haben, sich arg schwer tun und man so ein bisschen am Kämpfen ist, was da geht und was nicht geht und was man erlaubt und was nicht erlaubt wird. Und das wird sicher auch im Fluss bleiben. Also. Aber jetzt mal vereinfacht gesagt, ist es so, wenn ich eben diese schnelle Fourier-Transformation patentieren lassen will zur Komprimierung von Videodaten, dann ist das eben mein Patent. Und selbst wenn ich die schnelle Fourier-Transformation erfunden habe oder gefunden habe, dann kann jemand anders kommen und sagen, ich benutze die jetzt für irgendeinen ganz anderen Anwendungsfall. Richtig. Und das ist dann nicht durch mein Patent geschützt. Genau, genau. Okay. Und ich kann nicht sagen, schnelle Fourier-Transformation, Punkt. Ja. Und jedem sagen, hier, nee, du machst ja auch. Oder du auch. Oder für dein ABS benutzt es jetzt auch. Bitte, ich will dir das verbieten. Okay. Aber ja, das ist genau die kritische Fragestellung, wo man sagt, der Algorithmus an sich soll ausgeschlossen sein, aber natürlich ist jede Anwendung auch ein Algorithmus und häufig liegt der Kniff auch im Algorithmus. Okay. Und die Art der Daten ist eigentlich egal. Okay. Wir haben noch so ein paar Loose Ends, die wir noch einsammeln sollten, so gegen Ende. Die Hauptthemen sind irgendwie so durch, denke ich. Und eine Frage, die einer der Hörer auch hatte, ist, nachdem die Patentsysteme ja im Detail in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind, was passiert denn, wenn Patente quasi kollidieren? Also wenn sich da zwei Dinge in verschiedenen Ländern genehmigt wurden, die sich irgendwie überlappen und jetzt gibt es irgendwo einen Dritten, der da irgendwie in der Mitte ist. Wie wird sowas ausgekaspert? Na gut, das haben wir ja schon besprochen. Also zunächst mal gelten die Patente national. Das heißt, es kann natürlich sein, dass man im Laufe eines Herstellungsprozesses oder auch dann des Verkaufs mit mehreren Patenten konfrontiert ist. Einmal im Herstellungsland, dann im Verkaufsland. Aber es kann zunächst mal nicht einfach sein, dass ein Amerikaner kommt und sagt, der ein Schuhlöffel aus dem Beispiel, den vertreibst du in Deutschland, den stellst du in Deutschland her. Hier, ich habe mein Patent, ich möchte dir da was tun. Also da ist durch diese geografische Trennung schon eigentlich sichergestellt, dass jetzt so leichte Überlappungen oder dass auf der einen Seite der eine kann aus der USA das in Deutschland verbieten, das kann nicht so leicht vorkommen. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht verstanden. Dass man sich mit verschiedenen Schutzbereichen in verschiedenen Ländern zusammen auseinandersetzen muss, weil man zum Beispiel in Deutschland was herstellt und in aller Welt verkauft. Aber wenn ich jetzt den Schuhlöffel erfinde, dann kann ich den doch in Deutschland gar nicht mehr zum Patent anmelden, wenn den jemand anderes schon in Amerika zum Patent angemeldet hat. Ja, ja, klar. Also da kann es doch eigentlich gar nicht zu Überschneidungen kommen. Genau, das ist das Zweite. Wo man sagt, Überschneidungen kommt es natürlich nur, wenn die Patente so breit definiert sind, dass es Teilmengenüberlappungen gibt. Dass es so eine Auslegungssache ist. Okay, ja. Ich meine, das kann auch sein, aber genau wie gesagt, hatten wir auch schon nicht neue Sachen können nicht patentiert werden. Das heißt, auch wenn das mal passiert, ist das dann kein valides Patent. Und was natürlich trotzdem auch sein kann, das ist vielleicht auch das, worauf der Hörer hinaus will, komplexe Gegenstände können natürlich aus verschiedenen Richtungen von jeder Menge verschiedenen Patente abgedeckt werden. Also wenn man sich ein normales technisches Gerät wie ein Mobiltelefon anguckt, das wird wahrscheinlich in jedem Land von mehreren tausend Patenten abgedeckt, die ganz verschiedenen Leuten gehören. Und das machen deshalb größere Firmen häufig so, dass es so Kreuzlizenzen gibt. Das heißt, man macht so Pools und sagt, okay, für die Zahlung kannst du alles von mir benutzen und umgekehrt. Aber klar, das ist nicht auszuschließen, und wenn man nicht gerade Schuhlöffel macht oder ähnlich einfache Sachen, dann wird man sich da mit einer ganzen Menge potenzieller Patente aus ganz verschiedenen Gebieten auseinandersetzen müssen. Und es gibt aber auch verschiedene Techniken, das zu machen. Es gibt zum Beispiel auch viele Bereiche, wo man da einfach nicht so drauf achtet, weil auch die Patentinhaber das nicht so aggressiv durchsetzen oder eben sagt, naja, die einzelnen Patente gucken wir gar nicht mehr an, sondern ich habe halt meine drei Konkurrenten, die patentieren halt alle fleißig, und pro 100 Patente gibt es halt so und so viele Lizenzgebühren pro Jahr. Also okay. So Möglichkeiten gibt es dann auch, aber an sich gibt es schon Techniken und Möglichkeiten, sich da mit auseinanderzusetzen. Wie läuft es denn generell? Wie muss ich denn mein Patent verteidigen, wenn ich es mal habe? Also klar, wenn es jemand anfechtet, dann muss ich wahrscheinlich, da werde ich vor Gericht gezerrt. Ne? Also ich muss es dann vor Gericht verteidigen, denke ich mal. Mhm. Gibt es auch so eine Art proaktive Verteidigung, dass ich jeden, den ich finde, der mein Patent nutzt, dass ich als Patentinhaber den verklagen muss, weil man mir sonst unterstellt, dass mich das Patent gar nicht wirklich interessiert und deshalb dann auch nicht gilt? Ja, das ist im Prinzip schon möglich, aber grundsätzlich nicht. Also es gibt wie in vielen anderen Rechtsgebieten so eine Fiktion, dass man sagt, naja, wenn man zu lange duldet, ja, hat man irgendwann auch ein Problem, aber im Prinzip muss ich mein Patent nicht verteidigen, außer es greift jemand an und ich muss halt die Gebühren zahlen, um es aufrechtzuerhalten. Ja. Und wenn es jemand angreift, wer hat dann die Beweislast? Ja, das ist wie in allen gerichtlichen Prozessen, muss halt zunächst mal der Beweise erbringen, der etwas möchte. Okay, also, Angreifer in dem zum Beispiel Fall. Der Nichtigkläger, der das Patent nicht klagen will, muss erstmal vorbringen, warum das Patent nichtig ist. Okay. Und dann geht es so seinen Gang. Und für gewisse Sachen im Prozess kann dann auch dann der Patentinhaber wieder die Beweislast tragen, aber das sind dann auch wieder Spezialfragen. Und da gibt es dann einen richtigen Prozess vor Gericht? Mhm, genau, es gibt sogar ein Spezialgericht in Deutschland, das Bundespatentgericht, das sich irgendwann in den 50ern, glaube ich, aus dem Patentamt abgespalten hat. Und da gibt es Richter und als Spezialform auch technische Richter, also technisch vorgebildete Richter, die über die Validität von Patenten entscheiden. Und das kann man als ganz normale Klage anstrengen. Das ist sogar für jeden möglich. Das heißt, wenn du jetzt nichts zu tun hast und ein bisschen Geld in die Hand nehmen willst, könntest du eine Klage gegen jedes beliebige bestehende Patent einreichen und die würde dann vor diesem Gericht behandelt. Und das ist jetzt vielleicht eine Detailfrage, aber diese technischen Richter, sind die dann von der Ausbildung her auch Naturwissenschaftler oder ja, Ingenieure? Und die haben dann auch nicht diese zwei Staatsexamen, die ein normaler Richter hat? Genau, die haben, sind nicht eigentlich befugt zum Richteramt, sondern kommen sehr häufig aus dem Patentamt und das ist eine Spezialsache. Also ich glaube, neben Laienrichtern wüsste ich nicht, wo es sonst noch Richter gibt, die keine Volljuristen sind. Aber also deren Urteil ist rechtskräftig dann. Da muss dann nicht noch ein richtiger Richter irgendwie unterschreiben. Da gibt es auch juristische Richter, also ja, welche mit Vollstudium Jura in den Senaten, das sind mehrere immer. Okay. Aber im Prinzip sind es echte Richter und die entscheiden über Fälle und am Ende, wie du meinst, ist dann so eine Urteil rechtskräftig und kann zum Beispiel dafür zu führen, dass ein Patent im Umfang begrenzt wird oder ganz nichtig erklärt. Mhm, okay. Also es ist eine Spezialsache, ja, in dem Patentsystem. Hast du ein Gefühl dafür, wie viel Prozent aller Patente angegriffen werden oder dann auch wieder fallen? Also das sind zwei Fragen. Ich glaube, die durch so eine Nichtigkeit laufen wenige Prozent. Genaue Zahl weiß ich nicht, aber das ist schon ungefähr so die Daumenregel. Und die Zahlen, wie viele dann fallen, das ist ungefähr 40% werden vollständig nichtig erklärt und der Rest in geänderter Form, also in eingeschränkter Form aufrechterhalten oder in unveränderter Form aufrechterhalten. Also schon ein erheblicher Teil fällt dann auch, aber wie ich schon sagte, das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil natürlich es meistens dann um ordentlich Geld geht. Nichtigkeitsprozesse finden auch fast ausschließlich statt im Zusammenhang mit Verletzungsprozessen. Das heißt, jemand versucht, aus diesem Patent vorzugehen. Und da sind meistens dann die Einsätze schon etwas höher, sodass man vielleicht Recherchen macht, die das Amt gar nicht machen konnte und auch noch die letzte Stelle anbohrt, um zu gucken, ob man da nicht noch was findet. Also man mag die Zahl hochfinden, 40%, aber es ist schon, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht ganz verwunderlich, dass nicht jedes Patent absolut rechtsbeständig ist, was im patentamtlichen Prozess erteilt wird, weil da gewisse Vorgaben, wie sowas dann auch ablaufen kann, wie schnell es sein muss und wie viel Aufwand betrieben werden kann, auch mit reinspielen. Das sind 40% von den angefochtenen wenigen Prozent. Genau. Okay. Und dann kann man immer überlegen, was das für den Rest bedeutet. Das ist dann etwas spekulativ, aber von denen weiß man es. Ja, aber man kann ja schon so grob sagen, dass dann, wenn man das zusammenrechnet, 95% aller Patente, die erteilt werden, auch standhaft sind. Gut, das ist jetzt die positive Rechnung. Wie ich schon gesagt habe, es werden meistens die Patente nicht angefochten, weil die Leute denken, sie sind invalide, sondern weil sie daraus angeschossen wurden. Ja, okay. Das heißt, die bösartige Rechnung wäre, dass es mal mindestens auch 40% sind vom Rest. Ja. Oder vielleicht sogar mehr, weil die Leute nicht unbedingt aus Patenten vorgehen, wo sie wissen, dass sie nicht valide sind. Also, aber das ist ein bisschen spekulativ, wie ich sagte. Die Zahl ist einigermaßen substanziert, alles andere kann man sich so oder so überlegen. Okay. Ja. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen eine andere Frage, was deine persönliche Tätigkeit betrifft. Und zwar, du bist ja Elektroingenieur, wir haben ja zusammen studiert. Heißt das, du behandelst jetzt vor allem Patente, die in diese Richtung gehen, oder hast du da die volle Bandbreite? Nee, die Patentwelt ist jetzt nicht so fein aufgegliedert in Experten wie zum Beispiel die Entwicklerwelt, das ist klar. Aber ich würde es mal so sagen, dass ich alles behandle, was so im Studium Elektrotechnik drankommt oder dran kam. Es kommt natürlich darauf an, was für konkrete Mandanten man hat. Kann sein, man macht nur Halbleiterlaser, weil das der einzige Mandant ist. Aber bei mir ist es relativ breit und trotzdem aber beschränkt. Und wenn man es mal von der Gesamtsicht anguckt, kann man schon sagen, dass die Patentwelt gespalten ist, eigentlich in so Chemiker, Biotechnologen, Biologen, Maschinenbauer, Elektrotechniker, und die Physiker hängen da so ein bisschen bei Maschinenbauer, Elektrotechniker mit rum oder vielleicht auch mit so ein bisschen eigenen Gebiet. Und da bleibt man schon in dem Gebiet, weil natürlich doch die Idee, dass der Patentanwalt einen technischen Hintergrund hat, ist, dass er auch technische Fragestellungen erläutern muss, erklären muss, darstellen. Und das merke ich schon, selbst an Randgebieten der Elektrotechnik fällt das nicht so ganz leicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hardcore-Datenbank-Anmeldungen habe, wo Leute, die ja wirklich viel machen, vom Leder ziehen, das ist für jemanden, der eher Materialwissenschaft, Devices und Ähnliches gemacht hat, schon nicht so leicht. Aber fällt mir dann halt auch noch etwas leichter als ein Biologen. Genauso umgekehrt würde ich nicht irgendwelche Pharmapatente bearbeiten, weil ich da überhaupt keinen Hintergrund habe. Und deswegen gibt es eine gewisse Aufspaltung, wobei man natürlich sich auch sagen muss, es gibt auch prozessuale Besonderheiten. Also wenn man zum Beispiel gerade über die Nichtigkeitsprozesse oder die Verletzungsprozesse oder Ähnliches redet, da kann es natürlich dann sein, dass man unabhängig von seinem technischen Background dann auch noch gewisse prozessrechtliche oder juristische Expertise reinbringt, dass man zum Beispiel ein Experte ist für Lizenzverträge oder für Kartellrecht oder Ähnliches. Mhm. Und dann macht man das auch wieder für verschiedene Patente in allen Gebieten. Aber technisch würde ich sagen, bleibt man da doch in seinem Gebiet. Und das ist auch nicht so unsinnig, weil ein wichtiger Teil ist schon, technische Sachverhalte zu verstehen, wiederzugeben, zu argumentieren. Und das kann ich sicherlich machen für einen Regler, auch wenn ich jetzt nicht in Vertiefungsrichtung Regelungstechnik hatte. Aber für ein gewissen Verfahren, um gezielt einzelne Stellen im Erbgut auszutauschen, das ist dann schon nicht so leicht. Und also ist mir klar, dass das jetzt wahrscheinlich sehr auch von der konkreten Stelle abhängt, aber wie ist das bei dir? Machst du sowohl Patentanmeldungen als auch Klagen als auch Verteidigung von Patenten? Ja, ich mache schon alles, wobei einen gewissen Schwerpunkt auf den Anmeldeprozess. Mhm. Aber das ist, wie du meinst, von der konkreten Stelle ganz massiv abhängig. Also okay. Was die Kanzlei für Mandanten hat, wie die Ausrichtung der Kanzlei ist und so weiter. Okay. Ich fand jetzt das, was wir diskutiert haben, alles sehr interessant und wir haben ja sehr viele technisch versierte Hörer. Was ist denn, wenn jetzt einer sagt, oh, das möchte ich auch machen, der halt ein Ingenieurstudium oder ein naturwissenschaftliches Studium hinter sich hat? Gut, also grundsätzlich ist er damit qualifiziert. Ich würde eine Sache zu bedenken geben, das sage ich auch immer auf Recruiting-Veranstaltungen. Was ein bisschen besonders ist beim Patentanwalt, ist doch die tägliche Arbeit. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber für Leute, die den Beruf ergreifen wollen, ist es auf jeden Fall nachdenkenswert. Denn auch wenn man mit so Interessenten sich unterhält, die schon eigentlich in die Richtung tendieren, da kommen dann häufig sehr abstrakte Sachen wie ja, Schnittstelle von Recht und Technik, was wir jetzt auch besprochen haben, am Puls der Zeit, neue Erfindungen oder auch Geld. Und das sind aber alles dann doch ein bisschen abstrakte und übergeordnete Sachen. Was ich jedem sagen würde, der die Voraussetzungen hat und sich interessiert, und dann ist kein Problem, das zu machen. Also man sollte sich halt mal genau überlegen, was der Patentanwalt macht. Und das ist halt sehr viel Arbeiten im stillen Kämmerlein mit Papier. Ja. Lesen und Schreiben verstehen. Und das ist doch was, wo ich bei manchen Leuten, die den Beruf ergriffen haben, auch denke, das war ihnen vielleicht nicht so richtig klar oder haben sich nicht so richtig überlegt. Ja. Und das ist auch was, was ich aus meiner Zeit vorher, da habe ich experimentell gearbeitet, mitgenommen habe und was vielleicht für jeden Beruf gilt, aber für den Patentarbeitsberuf besonders. Die tägliche Arbeit ist schon relativ wichtig und natürlich ist ein übergeordneter Sinn oder auch Motivatoren sind auch auf jeden Fall wichtig und bedenkenswert. Aber wenn einem das konkrete Arbeiten überhaupt keinen Spaß macht, ja, bei mir rumfrickeln an Leseraufbauten, dann ist das nichts. Und das ist beim Patentanwalt eben das Arbeiten mit Texten, das Ausarbeiten von Texten und auch mal 8 Stunden ohne Kontakt zur Außenwelt dasitzen und nur mit der Akte zu tun haben. Und das ist was, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde, sich das zu überlegen. Und das Zweite, was auch eine Rolle spielt, ich habe ja vorhin davon geredet, dass es doch nicht so unaufwendig ist, diese ganzen Ausbildungen zu machen. Mhm. Und das ist vielleicht auch für verschiedene andere Jobs wichtig, aber man muss sich doch drüber im Klaren sein. Die technische Ausbildung ist wichtig, aber jetzt 5 oder 10 Jahre Erfahrung als Entwickler oder in anderen technischen Bereichen bringen relativ wenig. Das heißt, das wird man nicht so gewinnbringend einbringen können im Vergleich zu jemandem, der halt von der Uni kommt und fit ist. Und man muss sich relativ viel dazu noch aneignen, um diese Zulassung zu machen und auch um gut zu arbeiten. Und deswegen ist es auch was, was ich dann jedem sagen würde, ist ein interessanter Job, der unglaublich viele Verfassungen hat, der Spaß macht, aber man muss sich da doch noch auf eine relativ lange Lehrzeit einstellen. Nicht unbedingt, dass es dann schlecht vergütet wird oder ähnliches, aber dass man einfach nochmal bei Null anfängt bei vielen Sachen. Und das ist natürlich auch was, ich kenne viele Leute, die haben auch spät gewechselt, aber ich zum Beispiel weiß nicht, ob ich es mit 40 dann auch nochmal machen würde und sage, okay, ich habe mir jetzt ein gewisses Know-how auf meinem Gebiet erarbeitet und habe auch ein gewisses Standing und jetzt fange ich nochmal an und lerne 5 Jahre eigentlich oder 4. Und das ist definitiv der Fall. Ja, okay, das waren jetzt die Risiken und Nebenwirkungen. Trotzdem noch ganz kurz vielleicht der Hinweis, nehmen wir mal an, ich würde das jetzt machen wollen, würde ich mich dann bei einer Anwaltskanzlei bewerben oder erstmal dieses Studium machen oder wie geht das? Nee, genau, also man bewirbt sich dann schon direkt bei einem Arbeitgeber und es kann eine Anwaltskanzlei sein, aber es gibt auch Leute, die in Unternehmen damit anfangen. Ja. Also das ist beides möglich. Ja. Und wie ich schon sagte, dieses Studium und die Ausbildung, das läuft nebenbei und ein wichtiger Teil ist auch Training on the Job. Das heißt, man wird dann schon ab Tag 1 in gewisser Weise patentanwaltlich tätig. Natürlich erstmal mit kleineren Projekten, mit Zuarbeiten, mit Hilfsarbeiten, aber es ist nicht so, dass man, wie zum Beispiel jetzt in den USA, nochmal ein dreijähriges Studium erstmal braucht, sondern das ist schon Kanzlei oder Industrie, würde ich sagen, die Frage. Und dann geht's los im Job. Also ist wirklich mehr eine Ausbildung als ein Studium in dem Sinn? Ja, also ist so die Frage, aber richtig ist schon. Naja, Studium heißt halt, ich bin nicht im Beruf. Eher vergleichbar mit einer Ausbildung als mit einem Universitätsstudium. Genau, das meine ich. Okay. Genau. Gut, vielleicht reizt es ja den einen oder anderen. Ich bin über 40, bei mir das kann der. Nee, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, ich sag's doch nur so. Wie gesagt, aber ich glaube, es ist schon viele Wechsel in so den eher klassischen Ingenieursberufen sind absehbarer. Weil selbst wenn man, ich meine, das wisst jeder wahrscheinlich besser als ich, wenn man dann 10 Jahre entwickelt hat, weiß man schon, was auf einen zukommt, wenn man so eine Managementkarriere macht, wenn man in die Richtung geht, wenn man in den Vertrieb geht oder sonst was. Ja, da hat man halt mehr Berührungspunkte mit. Genau. Und diese Patentsachen, die sind schon von außen, finde ich, immer so ein bisschen schwierig einsehbar. Und deswegen ist für mich halt eine der wichtigen Sachen, man soll sich doch da mal genau angucken, was der Patentanwalt auch jeden Tag macht. Und darüber haben wir jetzt nicht so viel geredet. Okay. Ja. Und Markus, im Übrigen glaube ich, dass die 8 Stunden im stillen Kämmerlein für dich auch nichts wären. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun. War jetzt ja auch jeden Tag. Gut, Felix, es war sehr interessant. Ja, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, eigentlich nicht. Also nichts, das mir, also ich glaube, es war jetzt nicht allzu viel Falsches dabei, hoffentlich auch nicht allzu viel Langweiliges, und ich habe jetzt auch keine Dinge mehr hinzuzufügen, die ich mir am Anfang überlegt habe und unbedingt loswerden wollte. Okay, das mit dem Falschen können wir nicht beurteilen. Langweilig würde ich auf keinen Fall sagen. Insofern ganz herzlichen Dank. Mhm, gerne. Genau. So. Das war's, oder? Genau, das war's. Dankeschön. Danke. Okay. Ciao. Ja, damit sind wir durch. Nochmal ganz herzlichen Dank an Felix. War echt ein interessantes Gespräch. Ja. Wie immer, Kommentare gerne über unsere Website. Oder per E-Mail. Oder per Facebook oder Twitter oder Google Plus. Google Plus stirbt ja irgendwie so gerade ein bisschen, aber die Omega Tau Community ist da schon noch alive. Ja. Genau. Und dann sagen wir wie immer vielen Dank fürs Runterladen und Anhören. Du hast euch sagen? Gefallen. Ja, ihr solltet es euch wieder bewerten, ne, mit dem Sternesystem. Ja, aber nur anhören ist auch okay. Ja, im Notfall. Okay. Gut. Und dann tschüss. Bis dann. Zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.